Halleluja. Amen. Halleluja. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst heute Morgen. Wir wollen gleich hineingehen in diese Zeit des Lobpreises und der Anbetung, weil Gott sagt im Psalm 22,4, im Lobpreis seines Volkes wohnt er. Amen. In Apostelgeschichte 13,2, diese Stelle hatte ich so für den Anfang heute Morgen, da heißt es damals von der Gemeinde in Antiochia, bevor sie Paulus berufen haben und Paulus ausgesandt haben, heißt es da, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen. Das heißt, sie haben damals zwei Dinge getan. Das eine war, sie fasteten, das ist jetzt nicht unser Thema heute Morgen. Aber das zweite ist, sie dienten dem Herrn und da hinein sprach Gott. Und wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass sie dem Herrn dienten, dann ist damit in erster Linie gemeint, sie waren in Lobpreis, sie waren in Anbetung und sie waren in Gebet. Ja, sie dienten dem Herrn, sie dienten direkt dem Herrn. So wie sie im Alten Bund, im Tempel dem Herrn dienten, heißt in 2. Chronik 5 heißt es, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren und ihre Stimme erhoben und den Herrn lobten und priesen und sagten, seine Gnade währt ewig und so weiter, gut ist der Herr. In dem Moment, wo sie dem Herrn dienten, in Lobpreis und Anbetung, da heißt es, füllte diese Wolke der Herrlichkeit das Haus Gottes und die Priester konnten nicht mehr hinzutreten, weil die Herrlichkeit Gottes so stark im Haus war. Und genauso war es in der Apostelgeschichte, als sie dem Herrn dienten, da sprach der Heilige Geist. Der Heilige Geist kam und er begann zu wirken. Immer wenn wir dem Herrn dienen, dann machen wir damit Bahn dafür, dass er uns dienen kann. Und wenn wir jetzt in den Lobpreis und in die Anbetung reingehen, dann ist es nichts anderes als Dienst am Herrn. Wir dienen dem Herrn. Wir dienen dem Herrn mit unserem Lobpreis. Wir dienen dem Herrn mit unserer Anbetung. Ja, vielleicht bist du heute Morgen das erste Mal hier und es ist für dich irgendwie neu und du sagst, ja, was heißt es? Ich dachte, wir singen einfach nur Lieder. Nein, die Sache ist tatsächlich die, wir dienen dem Herrn mit unserem Lobpreis und mit unserer Anbetung. Ja, das ist unser Herz und das sollte auch unser Herz sein. Ja, wenn du jetzt vielleicht zum ersten Mal da bis heute Morgen. Wer ist heute zum allerersten Mal da? Weil wir haben ein kleines Geschenk nämlich für euch vorbereitet. Wir wollen euch ja ganz besonders begrüßen. Ja, herzlich willkommen. Super. Streckt einfach eure Hände kurz aus, wenn ihr zum ersten Mal da seid, weil dann bekommt ihr dieses Geschenk. Ja, okay, super. Weil die Sache ist die, vielleicht bist du zum ersten Mal da und du sagst, ja, wie mache ich das? Wie funktioniert das, dem Herrn zu dienen mit Lobpreis und Anbetung? Weißt du, geh einfach mit uns allen da gemeinsam hinein. Das Lobpreisteam leitet uns, das Lobpreisteam führt uns dabei und du musst einfach nur hineinspringen und einfach nur mitgehen und einfach nur mitmachen und wir werden erleben, indem wir dem Herrn dienen, kann er reden und kann er wirken und kann er seine Kraft zeigen. Halleluja, sowohl hier im Raum als auch sogar auch über Livestream zu den Leuten, die nachher noch zugeschaltet sind. Aber in dem Moment, weißt du, wir machen den Boden dadurch, dass wir dem Herrn dienen. Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir gleich loslegen, auch denkt dran, einfach die Abstandsregel einzuhalten. Die gilt verbindlich, 1,5 Meter Abstand zu Leuten des anderen Haushaltes, eure Masken aufzubehalten während des ganzen Gottesdienstes und auch im Anschluss. Ja, okay, das sind einfach die Regeln. Gut, und jetzt wollen wir dem Herrn dienen. Streck einfach mal deine Hände aus. Halleluja. Sag einfach mal, danke, Vater, dass du mir dienen möchtest. Dass du den Menschen hier dienen möchtest. Hilf mir, Heiliger Geist, jetzt in diesem Lobpreis und in dieser Anbetung mich dir hinzugeben und dir zu dienen, wie es in deinem Wort steht, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ja, ich diene dir mit meinem ganzen Herzen. Ich gebe mich dir hin. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst. Dass du heute Morgen hier wohnst in unserer Mitte. Und dass du uns begegnest. Dass du zu uns sprichst. Und dass du uns dienst. Wir sagen, wir lieben dich, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wirken. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Herr, für dein Wort, Herr. Danke, Herr, dass wir dich heute Morgen erleben dürfen, Herr. Wir loben und wir preisen dich, Herr, mit allem, was in uns ist, mit aller unserer Kraft, in Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt dient uns das Lobpreisteam, beziehungsweise geht uns voran und wir dienen gemeinsam dem Herrn in Lobpreis und Anbetung. Los geht's. Amen. Es geht ein Ruf vom Himmel aus, kommt zu dir, kommt und steht. dir ausgeht heute Morgen. Danke, Herr. Danke, Herr. Und wir haben bald Weihnachten und dann gibt's Geschenke. Und wir haben heute schon Bescherung. Bei uns gibt's heute schon Wunder. Also wenn du hier bist, schwäbische Einstellung, wir nehmen alles mit, was da ist. Und es ist viel da. Mehr als genug für jeden. Ich glaube, der Herr will, dass wir wirklich unseren Stand einnehmen und unser Licht scheinen lassen. Gerade in dieser Zeit mehr denn je.

scheint hell. Du bist das Lamm auf dem Thron, du bist der treue und wahrhaftige Jesus Gottes Sohn. Du bist der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, du bist der treue und wahrhaftige Jesus Gottes Sohn. Du bist der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, du bist der treue und wahrhaftige Jesus Gottes. Du bist der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, du bist der treue und wahrhaftige Jesus Gottes Sohn. Danke, Herr, du bist der treue und wahrhaftige in alle Ewigkeit. Dein Thron wackelt nicht, dein Thron ist fest. Ich danke dir, Herr, ich danke dir, Herr, ich danke dir, dass du alles vollbracht hast, dass du alles getragen hast, Herr. Dass wir in dir wirklich alles haben. Jesus, danke, er hat alles, wir können ihm echt danken, er hat alles für uns getragen am Kreuz. Alles, was uns beschweren will, alles, was uns krank macht, er hat es getragen. Da hängt's. Von ihm. Weißt du, gerade das, was du brauchst, wenn du Frieden brauchst, hier ist Frieden. Wenn du seine Liebe brauchst, trink von seiner Liebe, seine Heilung. Alles ist da, trink von ihm. Die hier ist und die jetzt alles einnimmt. Danke, dass du jeden Einzelnen erfüllst, Herr. Danke, Herr. Deine Liebe zu uns, Jesus, ist grenzenlos. Deine Liebe zu uns ist bedingungslos. Deine Liebe zu uns, Jesus, ist grenzenlos. Deine Liebe zu uns ist bedingungslos. Deine Liebe zu uns, Jesus, ist grenzenlos. Deine Liebe zu uns ist bedingungslos. Dort am Kreuz hast du alles schon vollbracht. Deine Liebe offenbar gemacht. Jede Schuld und jede Krankheit für alle Zeit besiegt. Dort am Kreuz hast du alles schon vollbracht. Deine Liebe offenbar gemacht. Jede Schuld und in allem Reich gemacht. Herrliche Liebe meines Lebens, gutes Wunder. Herrliche Liebe meines Lebens, gutes Wunder. Sing im Geist. Oh, Shadana, seine Gegenwart ist hier. Oh, sie füllt den Raum. Oh, die Engel Gottes, sie sind hier. Sie füllen den Raum. Auch den Raum, wo du bist, über Livestream, seine Gegenwart. Mitsamt den Engel Gottes füllt den Raum. Oh, danke, ihr Engel. Helfer. Danke, Vater. Danke für deine Gegenwart hier. Oh, oh, oh, oh. Wir tauchen ein in diese Gegenwart. Oh, wir tauchen ein. Vergiss einfach alles andere. Vergiss alles andere, außer seine Gegenwart. Nur seine Gegenwart ist wichtig. Weißt du, in seiner Gegenwart verändert sich alles von einem Moment auf den anderen. In seiner Gegenwart ist alles anders. Sing im Geist. Oh, yeah. Oh, komm, streck dich aus, streck dich aus. Oh, sei nicht passiv. Seine tröstende Gegenwart. Da ist seine neue, kraftgebende Gegenwart. Halleluja. Da ist seine neue, kraftgebende Gegenwart. Bereit, mächtig zu wirken, mächtiges zu tun. Halleluja, lass dich jetzt nicht ablenken. Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Jesus, du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Every miracle you have for Halleluja. Gott will die Gemeinde singen hören. Heilige Geist berührt jemanden seinen Schleimhäuten. Die sind wie chronisch geschwollen oder auch entzündet. Der Heilige Geist berührt gerade jetzt deine Schleimhäute in dem Namen Jesus. Oh, empfang seine heilende Kraft. Oh, empfang seine freisetzende Kraft. Empfang seine wunderwirkende Kraft. Oh, Shekaramando, Rabassan, da da da da. Ich sehe bei jemandem, da ist so ein, ich weiß nicht, ist es ein Tumor oder ein Gewächs jedenfalls, irgendetwas hinter dem Auge, was da nicht hingehört. Im Namen Jesus strecke ich einfach jetzt aus, seine heilende Kraft ist hier. Die heilende Kraft Gottes ist hier, sie berührt dich jetzt. Die Engel Gottes sind schon am Wirken. Oh, auch über Livestream. Oh, mach dich eins. Mach dich eins mit seinem Wirken. Mach dich eins mit seinem Wirken. Oh, bei jemand ist irgendwie die Elle und die Speiche irgendwie. Irgendwas ist da verschoben. Ist nicht richtig positioniert. Die kreative Kraft Gottes ist hier heute Morgen, um das in die Ordnung Gottes zu bringen, gerade jetzt. Halleluja, streck einfach aus in seiner Gegenwart. Oh, ein paar sind hier und auch einige, die über Livestream zuschauen. Und du hast so dieses, wie dieses Gefühl, diesen Gedanken irgendwie, oh, Gott hat mich vergessen. Gott hat mich vielleicht verlassen. Irgendwie haben sich Dinge lang hingezogen. Dinge haben sich irgendwie anstatt verbessert, obwohl du geglaubt hast, haben sie sich anscheinend wie verschlechtert. Und da ist so dieser Satz in dir, so wie es damals Zion, das Volk Israel, gesagt hat, in Jesaja 49, Vers 14, wo es heißt, Zion sagt, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. So ist dieser Schrei in deinem Herzen, in deiner Situation. Vielleicht ist es chronische Krankheit, vielleicht sind es chronische Finanzprobleme, vielleicht sind es andere Umstände in deinem Leben, aber da ist dieser Schrei in deinem Herzen, da ist dieser Gedanke in deinem Herzen, da ist dieser Ruf in deinem Herzen, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Aber Gott sagt im nächsten Vers, Jesaja 49, Vers 15, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Halleluja! Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Deine Erbauer eilen herbei, deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Halleluja! Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen, sagt der Herr. Heute Morgen ist sein Erbarmen da, heute Morgen ist seine Barmherzigkeit für dich da und sie bringt die Wende. Hier sind Menschen, auch über Livestream, die stark unter Einsamkeit gelitten haben, auch unter Depression, und da war dieser Schrei in deinem Herzen, oh, ich bin allein, ich habe niemand, ich bin verlassen. Aber Gott sagt, sollte, wenn selbst die Frau ihren Säugling vergessen würde, ich würde dich niemals vergessen. Ich erbarme mich über dich. Heute Morgen ist diese Wende. Heute Morgen ist meine Gegenwart da, um dir zu begegnen. Heute Morgen ist meine Gegenwart da, um dich neu zu erfüllen. Heute Morgen ist meine Gegenwart da, um dich zu trösten. Streck dich einfach aus, wenn dich das irgendwie betrifft. Auch über Livestream, streck dich aus. Oh, du bist nicht verlassen, sondern Gottes Geist tröste dich heute Morgen. Sein Erbarmen ist jeden Tag neu. Seine Barmherzigkeit ist neu. Halleluja, wo Depression dich gequält hat. Oh, Vater, im Namen Jesus, Herr, ich danke dir, Herr, dass du alle die mit Depressionen angegriffen waren oder sind, Herr, auch über Livestream, live hier vor Ort, Herr, dass du sie berührst, Herr, gerade jetzt, Herr, mit deiner Kraft, Herr, denn du wirst uns niemals verlassen und du wirst uns niemals vergessen, Herr. Und in dem Namen Jesus zerbrechen wir auch diese Macht. Wir zerbrechen diese Macht von Depression. Wir sagen, diese Schwere hebt sich jetzt. Oh, diese Bedrückung hebt sich jetzt, diese Angst hebt sich jetzt. Dieser Zweifel hebt sich jetzt. Oh, sollte Gott mich vergessen haben, dieser Zweifel hebt sich jetzt. Er wird dich niemals vergessen. Oh, Shikaramando. Oh, deine Mauern sind beständig vor ihm, heißt es. Mit anderen Worten, du bist beständig im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Er sieht dich genau. Er sieht dich genau und er liebt dich. Er liebt dich und er ist für dich. Und da ist Barmherzigkeit. Das Wort Gottes sagt, Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Halleluja. Vielleicht sagst du, ja, aber ich habe gesündigt, ja, aber ich habe Fehler gemacht. Weißt du, Barmherzigkeit triumphiert auch über das Gericht Gottes. Halleluja, halleluja. Er möchte dich nicht richten, er möchte dich retten. Halleluja. Seine Liebe ist Barmherzigkeit. Seine Liebe ist Erbarmen. Halleluja. Heute Morgen erbarmt er sich über dir. Oh, Jesus, ja, lass uns ihm die Ehre geben. Oh, Jesus, danke, dass du hier bist. Oh, Shekaramando Lolobo Sandalala. Danke für deine vollkommenen Pläne. Oh, danke für deine vollkommenen Pläne. Die Freude an dir, Herr, sie ist unsere Stärke, Herr. Sie ist unsere Kraft, Herr. Oh, Jesus, wir freuen uns in dir, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir freuen uns in dir, Herr. Oh, Shikaramando Lolobo Sandalala. Oh, Shikaramando Lolobo Sandalala. Oh, Shikaramando Lolobo Sandalala. Oh, Shikaramando Lolobo. Oh, Und ich glaube, dass hier auf der linken Seite von mir aus gesehen, also auf der rechten Seite im Raum hier, dass jemand da ist und du leidest schon lange unter einer bestimmten Krankheit und die Symptome, sie kommen und sie gehen mal. Zeitweise hast du wie keine Symptome, aber dann ist wie, wenn es immer wieder aufflammt. Sowas wie Borreliose zum Beispiel, was immer wieder aufflammt, immer wieder neu diese Symptome kommen. Und es ist wie, wenn irgendwie wie kein Ende in Sicht wäre. Und es geht nicht erst seit 2 Wochen oder 3 Wochen, sondern es geht bereits Monate, Jahre. Halleluja. Jesus ist heute Morgen hier. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ein erfüllter Wunsch stärkt deinen Geist. Halleluja. Und wir sagen jetzt im Namen Jesus, wen betrifft es? Wen betrifft es hier? Bei dir? Okay, komm, stell dich einfach mal gerade hier nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Genau dahin so. Genau, streck deine Hände aus. Halleluja. Halleluja. Sag mir kurz, was es für eine Krankheit ist. Pass auf, ich komme zu dir. Halleluja. Was ist es? Eine Autoimmunerkrankung, die immer wieder Schübe verursacht. Genau das habe ich gesehen. Halleluja. Streck einfach deine Hand aus zu ihr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du heute Morgen, Herr, zuallererst ihr Herz heilst, Herr. Denn hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, Herr. Aber ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen hier bist mit deinem göttlichen Erbarmen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du den Müden neue Kraft gibst, Herr. Und den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke, Herr. Ja, auch die Kraft des Glaubens, Herr. Die Kraft des Vertrauens, Herr. Oh, die Kraft der Zuversicht. Danke, Herr, dass sie heute Morgen neu in meine Schwester kommt, Herr. Danke, Herr, dass du sie berührst heute Morgen und dass du jetzt in dem Namen Jesus auch ihren Körper berührst, Herr. Ihr Immunsystem berührst, Herr. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und dass diese Schübe aufhören, Herr. Oh, wir sagen einen Stopp über diesen Schüben, Herr. Oh, komm mit deinem göttlichen Erbarmen, Jesus, jetzt hüll sie ein, Herr. Hüll sie ein vom Kopf bis Fuß, Herr. Vom Scheitel bis zur Sohle, Herr. Hüll sie ein in dem Namen Jesus, Herr. Hüll sie ein in dem Namen Jesus. Hüll sie ein in dem Namen Jesus, Herr. Oh, übernimm nur die Kontrolle über ihr Immunsystem jetzt. Göttliche Kontrolle. Über das Immunsystem jetzt. Oh, Jesus. Oh, Shakara. Oh, lass uns ihn anbeten. Lass uns ihn anbeten. Er ist hier. Halleluja. Oh, er ist hier. Der Erbarmer ist hier. Göttliches Erbarmen ist hier. Halleluja. Göttliches Erbarmen ist hier. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Streck dich aus, streck dich aus. Ich glaube, jemand schaut über Livestream zu und es ist so, aus irgendeinem Grund ist es seit Wochen oder schon Monaten so, dass du immer weiter abnimmst und es wird wie nie gestoppt, es stoppt irgendwie nicht. Und es macht dir Sorgen und es macht dir Angst. Und Gott berührt dich gerade jetzt in dem Namen Jesus. Gott berührt dich gerade jetzt, was immer die Ursache war. Aber für diese Gewichtsabnahme, diese ständige, in Jesu Namen, es ist jetzt gestoppt. Über dir, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, Shakaramando, do do do, oh, Shakarararararara. Oh, Shakarararara. Oh, ich sehe noch im Geist, ich sehe eine Frau und da steht eine Hüft-OP bevor. Und du hast dich wirklich nach langem Zögern dafür entschieden, diese OP zu machen. Aber es ist immer noch in dir, dieser Schrei. Und es ist wie... Aber wenn du an diese OP denkst, dann ist es so, wie ich gerade gelesen habe, so wie verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Warum hat er mich noch nicht geheilt? Aber du weißt, es gibt keine Alternative, wenn nicht ein Wunder passiert in deinem Leben. Aber heute Morgen ist der Wunderwirker hier und er sieht dich. Halleluja. Ist es jemand live hier vor Ort, den das betrifft? Wenn dich das betrifft, dann komm ganz schnell nach vorne. Halleluja. Ist es jemand, der live hier ist heute Morgen? Dann komm ganz schnell nach vorne. Es kann auch sein, dass es jemand über Livestream ist. Aber wenn dich das betrifft, du solltest eine Hüft-OP machen. Ist es bei dir? Ist es bei dir? Ist es bei dir so? Ha? Okay, ja, und es geht um eine Hüft-OP. Ja, diese Seite. Komm, stell dich hierher. Halleluja, stell dich hierher. Halleluja, danke Jesus. Auch wenn dich das über Livestream, es kann sein, dass es sogar mehrere betrifft, auch über Livestream. Aber einfach, wenn in dir dieser Schrei war, du hast gesagt, okay Herr, ich bin bereit, ich mache diese OP, aber Herr, ich will es nicht. Mach es anders, mach es auf andere Weise. Da war dieser Schrei. Und heute Morgen ist der Herr, dein Erbarmer, da. Halleluja, leg mal deine Hand auf die Hüfte. Genau, Halleluja. Heute Morgen ist dein Erbarmer da. Heute Morgen ist dein Erbarmer da, auch über Livestream. Heute Morgen ist dein Erbarmer da. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Erbarmen, Herr. Oh, Vater, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, jetzt diese Kraft des göttlichen Erbarmens, Herr, in diese Hüfte hineingeht, Herr. Oh, deine Liebe, Herr. Deine Liebe, Jesus. Oh, jeder Schmerz. Jede Bewegungseinschränkung geht jetzt raus in Jesu Namen. Auch immer dieses Wiederkehren, immer Wiederkehrende, wieder hier und wieder da, in Jesu Namen, es stoppt jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Streck einfach eure Hände aus, streck eure Hände aus, hier nach vorne. Hier über Livestream, wenn dich das auch betrifft, streck eure Hände aus, in Jesu Namen. Danke, Vater, vom Himmel, ein neues Hüftgelenk jetzt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen, ein neuer Bewegungsapparat, komplette Generalüberholung des Bewegungsapparates, jetzt. Jesus, Jesus, Halleluja, Halleluja. Hattest du Schmerzen, als du herkamst? Ja? Wie stark waren, warte mal, komm mal kurz ins Mikro. Wie stark waren die Schmerzen, als du herkamst, auf der Skala zwischen 1 bis 10? 10 ist maximal. Ich habe eigentlich keine, als ich herkam, aber nachts und in der Nacht. Okay, aber du hattest jetzt keine, als du herkamst. Nicht, als ich herkam. Nicht, als du herkamst, okay. Nacht seit Monaten. Okay, seit Monaten, ja. Okay, hattest du da eine Einschränkung in der Bewegung, oder? Ja, ich bin komisch gelaufen. Ist komisch gelaufen. Vor allem nachts konnte ich mich nicht bis in den Nächten. Okay, pass mal auf. Lauf mal. Lauf einfach mal. Lauf einfach mal. Wow. Sieht nicht komisch aus, oder? Sieht nicht komisch aus, ha? Halleluja. Pass mal. Hast du was gespürt gerade jetzt? Weg. Ich habe gar nichts gespürt, nur gesund. Was hast du gespürt? Alles gut. Alles gut. Das ist weg, oder was? Ja. Das ist weg. Halleluja. Komm, renn noch mal darüber. Halleluja. Danke, Jesus. Die Einschränkung ist weg. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Fühlt sich leicht an. Halleluja. Frei. Danke, Jesus. Amen. Jetzt kannst du wieder Skifahren. Genau. Amen. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Streckt eure Hände aus. Komm. Halleluja. Er ist hier, die Engel Gottes sind hier, um Wunder zu wirken. Die Engel Gottes sind hier auch über Livestream. Wenn du über Livestream ein Wunder empfängst, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Was ich auch gesehen habe, es ist ja nicht nur Heilungsgottesdienst heute Morgen, sondern Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Und es ist nicht nur körperliche Dinge können bewirken, dass du das Gefühl hast, wie wenn Gott dich verlassen hat oder wie wenn Gott dich vergessen hat, sondern es können auch andere Dinge in deinem Leben sein. Und ich sehe eine Person, ich glaube, das ist eine Frau, und es ist so, dass das eine Gerichtssache, eine rechtliche Sache, die auch vor Gericht gegangen ist oder geht. Und das ist eine Sache, die sich schon lange, lange hinzieht. Und es ist auch da so, da ist wie wenn kein Durchbruch ist, wie wenn kein Ende ist. Und es zieht dich runter. Und es ist auch dieser Schrei in dir, Herr, bist du nicht mit mir? Was ist los? Was ist Sache? Aber Gott sagt heute Morgen, ich habe dich nicht vergessen. Sollte eine Frau auch ihren Säugling vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Halleluja. Deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen von dir fort und deine Erbauer eilen herbei. Halleluja. Halleluja. Und Gott möchte dich berühren. Wenn es eine Person ist, die hier ist, melde dich einfach ganz kurz. Bei dir. Okay, komm einfach ganz schnell hier nach vorne. Komm ganz schnell nach vorne. Es ist für dich. Halleluja. Das Zweite, was ich auch gesehen habe, für das beten wir zusammen. Das Zweite, was ich gesehen habe, ist langwierige finanzielle Dinge, wo etwas in Bezug auf Schulden oder finanzielle Probleme, wie auch immer, es ist jedenfalls so, dass schon über einen langen Zeitraum du immer wieder neue Hiobsbotschaften bekommst in Bezug auf deine Finanzen. Und es ist auch so, wie wenn es da keinen Durchbruch gäbe, keine Wende gäbe. Deine Erbauer ziehen herbei und deine Zerstörer ziehen aus heute Morgen. Wenn dich das betrifft, komm einfach auch noch dazu nach vorne. Komm da nach vorne, wenn es dich betrifft in Bezug auf eine finanzielle Situation. Okay, Halleluja. Ihr beiden, streckt einfach eure Hände aus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und ich sage in dem Namen Jesu Christi, Halleluja. Wenn dich das auch betrifft über Livestream, das kann sein, dann häng dich mit dran. Häng dich mit dran. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Heute ist ein Tag der Wende. Heute ist ein Tag der Wende. Und ich sage in dem Namen Jesu Christi, deine Erbauer ziehen ein und deine Zerstörer gehen fort. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, und wir sagen Gunst Gottes. Wir sagen Gnade Gottes. Oh, Shakarabasandororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Oh, er ist der Herr deiner Baumer. Sollte er dich vergessen, sollte er dich verlassen, niemals wird er dich verlassen. Niemals wird er dich vergessen. Oh, Shakaramando. Danke für deine Erbarmen. Danke für deine Gnade. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wow, da ist es auf dir, die Gunst Gottes. Halleluja. Oh. Ah, du hast es gespürt. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt sage ich dir was. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Amen. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Streck deine Hände aus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Gunst, Herr. Danke, Herr, für deine Gunst, Herr. Herr, und was sich lange hingezogen hatte. Oh, Shakarara. Oh, Shakarara. Hm. Ich sehe wie so ein Geist, der auf deiner Seele sitzt. Ich glaube, das sogar irgendwie vererbt ist auf eine gewisse Weise. Einfach, wo ein Finanzproblem einfach mit zu tun hat. Einfach Probleme auch im Umgang teilweise mit Finanzen, irgendwie schon fast wie generationell teilweise auch. Ja, und im Namen Jesus breche ich das jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich breche das jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Und ich sage jetzt, sei frei und los. In dem Namen von Jesus. Sei frei und los. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich danke dir, Herr, dass du der Herr, unser Erbarmer bist und dass du uns nicht gibst gemäß dem, was wir verdient haben, sondern du gibst uns gemäß deiner Gnade, Herr. Oh. Und so sage ich jetzt Gnade, Gnade für sie. So wie der, wie beim Einsetzen des Ecksteins im Saharia dieser Ausruf kam, Gnade, Gnade für ihn. So ist in dem Moment, wo wir dich anrufen, Jesus, in dem Moment, wo du in unserem Leben eingesetzt wirst, Herr, ist Gnade, Gnade. Und ich sage Gnade, Gnade für sie in dem Namen Jesu Christi. Oh, Jesus. Wow, seine Gegenwart ist so stark hier. Halleluja, Halleluja. Lass uns ihn anbeten, lass uns ihn weiter anbeten. Oh, lass uns ihm die Ehre geben. Es ist seine Gegenwart, weißt du? Es ist er, der handelt. Es ist er, der wirkt. Es sind nicht Menschen. Es ist nicht menschlich. Schau nicht auf Menschen. Schau nicht auf mich. Sondern schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Er ist der Herr, unser Erbarmer. Er ist der Herr, unser Erbarmer. Schau auf ihn. Oh, Shikaranana. Oh, Rebessanana. Von ihm geht es aus. Mm-hmm. Oh. Oh. gerade. Wir dienen ihm, weißt du, mit unserem Lobpreis und mit unserer Anbetung dienen wir ihm. Halleluja, Halleluja. Und indem wir ihm dienen, dient er uns. Und so empfangen wir aus seiner Gnade, empfangen aus seiner Fülle, sagt das Wort. Gnade um Gnade. Deswegen einfach zum Schluss dieser Lobpreiszeit, lass uns einfach nochmal ihm die Ehre geben, weil er ist unser Heiler. Ich möchte heute Morgen sprechen über Jesus, unseren Heiler. Deswegen lass uns noch einmal diesen Vers singen. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Halleluja. Lass uns ihm noch einmal die Ehre geben. Alles, was jetzt bereits hier passiert ist und auch alles, was über Livestream bereits passiert ist. Er bekommt dafür die Ehre. Halleluja. Er bekommt dafür das Lob. Er bekommt dafür den Dank. Halleluja. Es ist er. Lass uns ihm die Ehre geben. Oh, durch deine Wunden. Der uns heilt. Halleluja. Halleluja. Du darfst Platz nehmen. Halleluja. Er ist der Gott, der uns heilt. Ihr könnt das Pad im Hintergrund reinmachen. Er ist der Gott, der uns heilt. Weißt du, bereits ziemlich am Anfang der Bibel hat Gott sich uns so offenbart. Schon im zweiten Buch Mose an das Volk Israel, in 2. Mose 15, 26 hat er gesagt, hat er zu Israel gesagt, wenn du auf meine Stimme hörst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Amen. Oder ich bin der Herr, der dich heilt. Jahwe Rapha. Ich bin der Herr, der dich heilt. Damals im 4. Mose, als eine Plage das Volk Gottes getroffen hat, da hat Mose diese eherne Schlange, diese bronzene Schlange aufgerichtet, mitten in der Wüste, an ein Stück Holz. Und das war ein Vorschatten tatsächlich für das Kreuz von Golgatha. Und er hat zum Volk gesagt, jeder, der einfach auf diese erhöhte Schlange, jeder, der auf dieses Holz schaut, jeder, der auf dieses Kreuz schaut, mit anderen Worten, der wird geheilt werden. Halleluja, ich bin der Gott, der dich heilt. Sag mal zu irgendjemandem in deiner Nähe, er ist der Gott, der dich heilt. Halleluja. Halleluja. Und als Jesus vor 2000 Jahren hier über diese Erde gegangen ist, da hat er sich in ganz wesentlicher Weise offenbart als unser Heiler. Er hat sich offenbart als der Heiler der Menschen. Wenn du seinen Dienst anschaust, wenn du Jesus anschaust, und Jesus hat immerhin gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Amen. Das heißt, wer Jesus sieht, der sieht Gott, mit anderen Worten. Ja? Das hat Jesus gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja? Also, wenn du Jesus siehst, siehst du Gott. Und wenn du dir Jesus anschaust, dann stellst du fest, dass ein ganz großer Teil seines Dienstes, als er über diese Erde ging, war tatsächlich, die Kranken zu heilen. Lies es nach. Manche sagen, ich weiß nicht, ob man das prozentual genau feststellen kann, aber manche sagen, ein Drittel all dessen, was er getan hat, ich weiß nicht, ob man das zeitlich quantifizieren kann, aber jedenfalls von dem, wie es in der Bibel beschrieben ist, etwa ein Drittel von allem, was er getan hat, war, Kranke zu heilen. Amen. Das heißt, es war ein wesentlicher Teil seines Dienstes. Apostelgeschichte 10, 38 wird so ausgedrückt, heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Offensichtlich ein wesentliches Kennzeichen von Jesus war, dass er die Kranken geheilt hat. Amen. Und jetzt kommt etwas Interessantes, was wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Während er die Kranken geheilt hat, oder als er die Kranken geheilt hat, und als Matthäus beschreibt, wie er die Kranken geheilt hat, das macht er, hat Matthäus eine interessante Aussage, nämlich in Matthäus 8, Vers 16 bis 17. Da sagt er zuerst, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Und dann sagt er, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Mit anderen Worten, Matthäus sagt, Jesus heilte zu seinen Lebzeiten so viele Kranke und er befreite so viele Gebundene, damit das erfüllt werden würde, was der Prophet Jesaja bereits vorausgesagt hat. Und er, Matthäus gibt es ein bisschen mit seinen eigenen Worten, war nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß. Und er sagt, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Mit anderen Worten, er sagt, es musste sich erfüllen, dass Jesus unsere Krankheiten weggetragen und unsere Schwachheiten fortgenommen hat. Und als Zeichen dafür heilte Jesus die Kranken, als er hier über diese Erde ging. Aber jetzt frage ich dich eines, wann hat Jesus tatsächlich deine und meine Krankheiten weggenommen und fortgetragen? Wann hat er das getan? Wo hat er das getan? Amen. Am Kreuz von Golgatha. Richtig? Am Kreuz von Golgatha. Jesaja 53 beschreibt es, ich lese es gleich noch. Am Kreuz von Golgatha hat er unsere Krankheiten und unsere Gebrechen weggenommen. Jetzt sagt aber Matthäus in Matthäus 8, 16, als Jesus gelebt hat, also noch lange, wir wissen nicht genau, 2, 3 Jahre, bevor Jesus überhaupt ans Kreuz gegangen ist, sagt er schon, er heilte die Krankheiten der Menschen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und er trug unsere Krankheiten fort. Das heißt mit anderen Worten, er sagt eigentlich, Jesus tut hier etwas, damit etwas erfüllt würde, aber es war noch gar nicht erfüllt. Was sagt uns das? Was sagt uns das? Das sagt uns, dass Jesus offensichtlich zu seinen Lebzeiten, als er hier über diese Erde ging, und die Kranken heilte er die Kranken sozusagen prophetisch und er heilte sie nicht aus seiner eigenen Kraft einfach als als irgendwie ein besonders geistlicher Mann oder als irgendjemand, der besonders sich irgendwie in geistlichen Gaben entwickelt hatte, sondern er heilte die Kranken als der, der am Kreuz die Krankheiten tragen würde, und er heilte sie aus der Kraft heraus, die sich am Kreuz und durch das Kreuz hindurch freisetzen würde. Amen. Es ist die Kraft der Auferstehung. Erst am Kreuz setzte sich diese Kraft frei, tatsächlich für alle Menschen, als Jesus auferweckt wurde, durch das Kreuz hindurch, auferweckt wurde, diese Kraft wirksam wurde. Erst in dem Moment setzte sich die Kraft für alle Menschen frei, durch die Jesus bereits zu seinen Lebzeiten gewirkt hat. Das heißt, er hat im Prinzip das vorweggenommen, was er später tun würde. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist deswegen wichtig, weil wir verstehen müssen, dass die Heilung von Jesus durch das Erlösungswerk von Jesus vollbracht wurde. Nicht durch ihn, als er hier auf dieser Erde war und einfach ein guter Mensch war und einfach so viel Erbarmen hatte mit den Menschen und einfach so gut drauf war und einfach so viel Kraft hatte oder was auch immer. Weil dann könntest du heute sagen, ja, aber was ist heute? Heute ist er nicht mehr hier unter uns, heute geht er nicht mehr durch die Reihen, heute ist er nicht mehr da. Wie soll ich denn heute erwarten, dass er immer noch die Kranken heilt? Weißt du, Matthäus sagt, er heilte die Kranken nicht aus seiner eigenen, aus irgendeiner menschlichen Kraft heraus. Es war nicht etwas Menschliches. Weißt du, es gab auch zur Zeit Jesu und auch vor Jesus gab es Leute, die auftraten und sagten, ich kann Kranke heilen, und sie heilten auch manche Kranken, weil sie einfach irgendwelche Gaben hatten von Gott, die sie bekommen hatten von Kindheit an, und dann heilten sie Kranke und sicherlich weckten sie vielleicht keine Toten auf, das ist singulär bei Jesus, aber sie heilten so manche Kranken, aber sie taten das letztendlich aus ihrer eigenen Gabe, aus ihrer eigenen Kraft heraus, und wenn sie weg waren, dann war auch die Heilung weg. Jesus aber ist anders. Amen. Jesus kam nicht nur auf diese Erde, um viele Kranke zu heilen, 3,5 Jahre lang. Jesus kam nicht auf diese Erde, um viele Gebundene zu befreien, 3,5 Jahre lang. Sondern Jesus kam auf diese Erde, um ein Erlösungswerk zu bewirken, in dem Heilung inbegriffen ist. Weißt du, in dem Moment, wo du das verstehst, weißt du, da hört das Denken auf, könnte das Gottes Wille sein, dass er mich heilt, oder ist es vielleicht nicht Gottes Wille? Ist es Gottes Wille, die Kranken zu heilen, oder heilt er sie manchmal, aber manchmal heilt er sie nicht, oder manchmal will er sie nicht heilen? Ja, dann hört es auf, weil die Grundlage ist nicht eine Person, die Grundlage ist nicht ein bestimmter Dienst, sondern die Grundlage ist, ja, schon eine Person, nämlich die Person Jesu Christi, aber es ist die Person, die untrennbar verbunden ist mit dem Erlösungswerk. Amen, nicht irgendein Heiler. Jesus ist nicht irgendein Heiler. Sondern Jesus ist der, der unsere Krankheiten oder unsere körperlichen Schwachheiten, so heißt es in Matthäus 8, 17, am Kreuz weggetragen hat und unsere Krankheiten fortgenommen hat. Das ist Jesus. Amen. Jesus ist der, ich sag's dir nochmal mit anderen Worten, Jesus ist der, der vom Propheten Jesaja hunderte von Jahren zuvor vorausgesehen wurde, im Geist gesehen wurde, und Jesaja sah ihn und er beschrieb das, was er sah, folgendermaßen. Ich lese dir es vor. Jesaja 53, Vers 3 bis 5. Er schreibt hier in dieser prophetischen Sicht, er sieht Jesus am Kreuz und er sagt, er war ein Mann der Schmerzen und mit Krankheiten vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch, jetzt kommt es, es sieht Jesaja im Geist, jedoch unsere Krankheiten, da steht Krankheiten, also das kannst du theologisch nicht missverstehen. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, ist eindeutig Krankheit. Manchmal wird es übersetzt in den deutschen Übersetzungen, um es ein bisschen abzuschwächen, wird einfach nur gesagt Leiden. Ja, und dann kann man ja sagen, ja gut, diese geistliche Leiden und so weiter. Nein, das hebräische Wort heißt eindeutig Krankheiten. Ja? Also unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Jesaja sah das Erlösungswerk von Jesus voraus und er beschreibt hier im Grunde genommen zwei Dinge, die nebeneinander stehen, beziehungsweise die sich gegenseitig bedingen. Er sagt, am Kreuz wurde zum einen das Sündenproblem erledigt. Ja? Er war durchbohrt um unsere Sünden willen, zerschlagen um unsere Vergehen willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und zweitens sieht er, am Kreuz wurde auch mit der Sünde auch die Krankheit erledigt. Amen. Sag mal, Krankheit ist erledigt. Halleluja. Von Jesus vor 2000 Jahren. Halleluja. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Sag nochmal zu irgendjemand in deiner Nähe, Krankheit ist erledigt. Das muss tief in uns hinein. Halleluja. Verstehst du? Weil die Frage ist immer, was ist die Grundlage für unseren Heilungsdienst? Was ist die Grundlage für unseren Heilungsdienst? Die Grundlage für unseren Heilungsdienst hier bei Glory Life ist, sind nicht Menschen, die irgendwie eine besondere Heilungsgabe haben, sondern die Grundlage unseres Heilungsdienstes hier bei Glory Life ist das Erlösungswerk von Jesus Christus, was er selber getan hat, was er selber gemacht hat, was er selber demonstriert hat zu seinen Lebzeiten und was er bis heute immer noch demonstriert. Weißt du, Jesus, das ist das Spannende, Jesus hat die Wirksamkeit seines Erlösungswerks quasi vorab demonstriert. Das heißt, er hat eigentlich, bevor irgendjemand erlöst wurde durch sein Erlösungswerk, hat er den Leuten schon mal gezeigt, was es sozusagen bringt. Er hat ihnen sozusagen schon im Vorfeld gezeigt, schaut mal, das ist, was ihr bekommt. Ja, ihr bekommt nämlich zum Beispiel unter anderem, das ist ein Aspekt, ihr bekommt Heilung. Er hat es demonstriert. Er hat alle möglichen, das heißt im Wort, alle Arten von Gebrechen, alle Arten von Krankheiten. Ganz egal, wie die Krankheiten hießen. Damals haben sie ihnen noch andere Namen gegeben als heute. Aber egal, wie die Krankheiten damals genannt wurden, er hat alle Arten von Krankheiten geheilt. Er hat Lahme wieder gehend gemacht. Er hat blinde Augen geöffnet oder Leute, die nicht mehr richtig sehen konnten, ihnen die Sehfähigkeit wiedergegeben. Er hat taube Ohren geöffnet. Er hat Verkrüppelte geheilt. Amen. Und er hat sogar Tote auferweckt. Warum konnte er das? Weil es die Kraft war, die ihn selber aus den Toten auferwecken würde. Amen. Nur die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, kann Tote auferwecken. Amen. Deswegen wirst du nirgends in der ganzen weiten esoterischen, sonstigen, geistlichen, buddhistischen, was auch immer Welt, wo auch immer du hinschaust, andere Religionen, wo auch immer du hinschaust, du wirst nie Totenauferweckungen finden. Ja, weil nur in der Kraft von Jesus ist Totenauferweckung. Amen. Er ist auferstanden. Halleluja. Jesus hat das demonstriert. Jesus hat sein Erlösungswerk vorab demonstriert. Und nach Pfingsten haben seine Jünger dieses Erlösungswerk oder die Wirksamkeit dieses Erlösungswerkes sozusagen im Nachhinein demonstriert. Und das tun sie bis heute. Amen. Und das tun wir bis heute. Weißt du, all die Berichte von Heilungen in den Evangelien haben gemäß Matthäus 8, 16, 17 diesen einen Zweck, nämlich den Menschen zu zeigen, dass in Jesus erfüllt worden ist, was in Jesaja 53 steht. Nämlich er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und er trug unsere Krankheiten fort. Alle diese Wunder sind dafür geschrieben, sagt Matthäus, damit wir sehen können, dass Heilung im Erlösungswerk von Jesus inbegriffen ist. Und genauso ist es so, alle Wunder, die zum Beispiel hier bei Glory Life in unserem Dienst bereits passiert sind. Und es sind auch viele, viele, viele. Und ich nenne gleich ein paar, weil das baut unseren Glauben auf. Amen. Also alle diese Wunder sind passiert, um den Menschen zu zeigen, erstens, Jesus lebt, zweitens, sein Erlösungswerk ist real und drittens, in seinem Erlösungswerk ist Heilung beinhaltet. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen. Es ist sein Erlösungswerk. Halleluja. Und somit bekommt er die Ehre dafür. Und somit wird klar, er ist der Heiler. Und weißt du, das Wort sagt auch, Hebräer 13,8 sagt, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das heißt, er ist derselbe Heiler wie vor 2000 Jahren, ist er heute. Er heilt heute noch jede Art von Krankheit. Ja? Wir haben zum Beispiel erlebt, dass er alle möglichen Arten von Krebs geheilt hat, die teilweise medizinisch unheilbar aufgegeben waren von Ärzten. Gott hat diese Krebserkrankungen weggenommen. Halleluja. Wir haben erlebt, dass er solche teuflischen Krankheiten wie MS geheilt hat. Nicht nur einmal. Wir haben erlebt, dass er Parkinson geheilt hat. Amen. Wir haben erlebt, dass er auch nicht nur einmal, dass er Hashimoto geheilt hat. Ja, diese Schilddrüsenzerstörungskrankheit, wo die Schilddrüse zerstört wird durch das eigene Immunsystem. Ja, unheilbar, medizinisch gesehen unheilbar. Gott hat es geheilt. Halleluja, wir haben das gesehen. Und wir sehen es immer noch. Amen, es passiert. Halleluja, das sind Dinge, weißt du. Das heißt, von Mose heißt es, tu die Wunder vor Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Weißt du, das sind alles Wunder, die er in unsere Hand gegeben hat. Heute heißen die Krankheiten anders wie vor 2000 Jahren. Heute heißen sie auch Diabetes zum Beispiel. Wir haben gesehen, wie Gott Diabetes heilt. Wir haben gesehen, wie Gott Morbus Crohn heilt. Dieses Wort haben sie damals in der Bibel sicher noch gar nicht gekannt. Aber es sind chronische Magen-Darm-Probleme. Ja, wir haben gesehen, wie er Morbus Sutek geheilt hat. Halleluja. Wieder eine andere chronische Krankheit, medizinisch unheilbar. Wir haben gesehen, wie er alle möglichen Arten von Krankheiten, egal wie sie heißen mögen, geheilt hat. Halleluja. Amen. Wir haben gesehen, wie er Menschen, die nicht mehr richtig sehen konnten oder gar nicht mehr sehen konnten, die Augen geöffnet hat. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. Wir haben gesehen, ich mache jetzt einfach weiter, weil, weißt du, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Und heute möchte ich wirklich ich glaube, dass Gott heute wirklich einen konzentrierten Heilungsfluss freisetzen wird. Und dass du, egal, auch wenn du über Livestream zuschaust, egal was du für eine Krankheit hast, egal was du für Probleme hast, egal was du für Gebrechen hast oder Schmerzen hast oder was auch immer oder Einschränkungen, ich glaube, dass heute ein Strom da ist, mit dem du dich verbinden kannst und der in dein Leben hineinfließen wird und der dich heilen wird. Egal, wie, was die Ärzte gesagt haben, wie diese Krankheit heißt, wie sich diese Krankheit nennt. Die Ärzte haben verschiedene Namen, manchmal Namen, die kaum auszusprechen sind. Weiß ich, wie Muskoviskidose zum Beispiel. Ja, so schwierig, wie es auszusprechen ist, so schlimm ist die Krankheit. Ja, aber Jesus heilt diese Krankheit. Amen. Jesus heilt die Krankheit. Jesus heilt die unheilbar. Jesus öffnet die Augen, die nicht mehr richtig sehen konnten. Jesus öffnet die Ohren, die nicht mehr richtig hören konnten. Wir haben das so viel erlebt. Schwerhörige Ohren, taube Ohren. Einmal eine taubstumme Frau, die wieder die komplette Ohren geöffnet bekommen hat und sofort auch wieder beginnen konnte zu sprechen. Seit Geburt an taubstumm. Ja. Halleluja. Das ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja, er tut es heute. Verstehst du? Ich spreche nicht von Wundern, die er irgendwann mal getan hat, sondern ich spreche von Wundern in den letzten, jetzt spreche ich gerade von Wundern in den letzten Jahren. Leute mit Gehproblemen, die lahm waren. Ja, wie es heißt, die Lahmen macht er gehend. Genau das haben wir so oft erlebt. Gerade eben haben wir schon wieder was in die Richtung erlebt, mit der Hüfte. Ja, Halleluja. Weißt du, ständig tut Gott solche Wunder. Bewegungseinschränkungen, Schmerzen werden geheilt durch die Kraft Gottes. Ich kann wirklich sagen, zu Tausenden inzwischen. Einfach nur die letzten Jahre, seitdem wir in diesem Dienst sind. Verstehst du, ich spreche jetzt einmal von diesem Dienst, weil von diesem Dienst empfängst du heute Morgen. Und ich möchte, dass du glaubst, dass wenn wir gleich diesen Heilungsstrom freisetzen, dass dann alle diese Wunder darin enthalten sind. Dass da alles mit drin ist. Wir haben gesehen, weißt du, wir haben gesehen, wie Gott kreative Wunder tut. Wir haben gesehen, wie er seine kreative Kraft wirksam werden hat lassen. Und wie Knochen, die nicht mehr in der richtigen Ordnung waren oder sogar Knochen, die gar nicht mehr da waren oder verkürzt waren, wie er sie wieder in die richtige Form gebracht hat, in die richtige Länge gebracht hat. Hallux, der verschwunden ist. Oder Skoliose in der Wirbelsäule. Ja, Leute sind gewachsen, sind größer geworden. Halleluja, es passiert. Neue Fußgewölbe. Fußgewölbe, die nicht da waren. Plattfüße. Neue Fußgewölbe gebildet, Füße sogar, die ungleich groß waren, unterschiedlich große Schuhe, also Schuhgröße, ja, in beiden, aber dann wahrscheinlich auch Schuhe manchmal, ja, es war teilweise auch so, dass sie teilweise unterschiedlich große Schuhe dann hatten, weil sie einfach nicht anders reingepasst haben, ja, einfach unterschiedlich große Füße, unterschiedlich lange Beine, kreative Knochenwunde in den Wirbeln. Ich weiß noch einmal, ein Mann, der einen durchschlagenen Wirbel hatte aufgrund von dem Unfall, weil er die Treppe runtergefallen war und der Wirbel war durchschlagen und es war zu sehen, ganz klar auf dem X-Ray, auf dem Röntgenbild und er kam mit einem Korsett in den Gottesdienst, war hier mit dem Korsett umgeben und als ich ein Wort der Erkenntnis hatte, hat er, ohne dass ich es gesehen habe oder ihn dazu aufgefordert habe, hat er einfach dieses Korsett abgenommen und hat begonnen sich zu beugen und er war vollkommen geheilt und einige Zeit später hat der Arzt es bestätigt mit dem Röntgenbild, wo man sehen konnte, es war komplett wieder zusammengewachsen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Halleluja, also kreative Wunder. Gott ist heute noch der Kreator. Er spricht das Nichtseiende ins Dasein. Römer 4,17. Das, was nicht ist, spricht er ins Dasein. Dinge, die nicht sind. Wir haben gesehen, dass Gott Zähne, die nicht da waren, gesetzt hat. Oft in Gold. Gott scheint Gold zu lieben. Er sagt, mein ist das Silber und mein ist das Gold. Ja, wir haben auch Silber oder Platin, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall silberfarbene Zähne gesehen. Einmal hatten wir eine Frau, wir haben das Foto noch sogar hier irgendwo, müsste sogar hier irgendwo gelagert sein, ich glaube hinter der Bühne haben wir es, eine Frau, die einen silberfarbenen und einen goldfarbenen Zahn bekommen hat, nebeneinander. Ganz hinten, also nicht, dass du denkst, jetzt hier vorne, das ist so ganz in die letzten beiden. Ja. Verstehst du, das sind Zeichen der Liebe Gottes. Es sind Zeichen, dass Heilung inbegriffen ist. Es sind Zeichen, dass er heute noch der Kreator ist. Weißt du, er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ihm ist nichts unmöglich. Neue Organe zu kreieren ist ihm nicht unmöglich. Wir haben es oft erlebt, Leute, die, eine Frau zum Beispiel, ich erinnere mich, die zum Arzt gegangen ist und der Arzt hat gesagt, sie haben das Herz einer 80-Jährigen. Und dann kam sie und dann haben wir gebetet für ein neues Herz für sie. Und haben ein neues Herz freigesetzt und dann ging sie wieder zum Arzt und dann sagte der Arzt, hey, Sie haben ja das Herz eines jungen Rehs. Ob das dann ein Vorteil ist, wenn du das Herz eines Rehs hast, aber das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall, ich glaube, er meinte das Alter. Er meinte nicht das Reh, sondern er meinte das Alter. Ja, wir haben erlebt, wie er Metall in Knochensubstanz verwandelt hat oder aufgelöst hat, das in Körper rein operiert war und das behindert hat, in den Hüften zum Beispiel, in den Handgelenk, Nägel in den Knien, im Oberschenkel, wo auch immer, im Kopf, jetzt erst vor kurzem, beim letzten Wochenende, zwei Schrauben, die sich aufgelöst haben auf der Schädeldecke, ja, gerade jetzt vor 3 Wochen oder 4 Wochen, ja, ständig passieren diese Dinge. Warum? Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und er trug unsere Krankheiten fort. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Also er trug den Tumor, der vielleicht in deinem Körper diagnostiziert wurde, er trug ihn fort. Er trug das Ganglion, das vielleicht dich behindert hat, fort am Kreuz von Golgatha. Auch jetzt bei der letzten Konferenz, vor 4 Wochen haben wir es erlebt, der junge Mann mit dem Ganglion an der Hand, seit 20 Jahren, glaube ich, war behindert im Handgelenk und hat vor unseren Augen wieder Liegestützen voll gemacht und das Ganglion war verschwunden. Halleluja, nach 20 Jahren. Weißt du, er selbst trug unsere Ganglione, er selbst trug unsere Tumore, er selbst trug unsere Schmerzen. Er selbst trug unsere, was auch immer dich behindert, und er nahm sie weg. Halleluja, er trug auch deine Narben sogar. Wir haben erlebt, wie Gott kosmetisch an Leuten gewirkt hat. Amen. Wusstest du, dass Gott der bessere Schönheitschirurg ist? Der Beste. Der Beste. Halleluja. Wir haben erlebt, dass Narben verschwunden sind. Wir haben erlebt, dass Falten verschwunden sind. Wir haben diese Dinge erlebt. Wir haben erlebt, dass diese Dinge sogar passieren, während Leute einfach nur ein Video anschauen von unserem Gottesdienst. Oder sogar nur eine Botschaft Audio hören. Ich weiß noch einmal, eine junge Frau, die ein Kind bekommen hatte und sich an ihrem, nach der Geburt, ein Jahr, glaube ich, nach ihrer Geburt, hatte sie immer noch einen ziemlich labbrigen Schwangerschaftsbauch und es hat sie gestört. Die war 25, hat sie total gestört. Und dann hat sie eine Botschaft von mir einfach nur über Audio gehört, eine MP3-Botschaft von mir gehört. Und während sie die Botschaft gehört hat, lag unbewusst einfach so ihre Hand so auf ihrem Bauch. Sie lag einfach so da, hat die Botschaft gehört. Und plötzlich denkt sie, oh, was ist da? Da verändert sich irgendwas. Und dann hat sie festgestellt, dass Gott ihren kompletten Schwangerschaftsbauch völlig gestrafft hat, während sie die Botschaft gehört hat. Eieieiei. Wie viele von euch können sowas brauchen? Halleluja. Wir haben erlebt, dass Gott Hautlappen aufgelöst hat. Wir haben erlebt, dass Gott Brandflecken, einmal schrieb uns eine Frau und sagte, ich habe gerade ein Video von dir angeschaut und ich hatte Brandflecken an der Hand, so rote Brandflecken über die Hand hinweg, und während ich das Video geschaut habe, haben sich die Brandflecken aufgelöst. Vor meinen Augen habe ich gesehen, wie es immer kleiner wurde, und es hat sich aufgelöst. Und am Ende habe ich festgestellt, dass nicht nur die Brandflecken verschwunden waren, sondern dass auch meine Augen geheilt waren. Hammer, nur übers Schauen von dem Video. Amen. Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und er trug unsere Krankheiten fort. Wir haben erlebt über Livestream, wie jemand, dessen Sprachzentrum durch einen Unfall mehr oder weniger zerstört war, der nicht mehr richtig reden konnte, einfach über Livestream beim Zuschauen plötzlich wieder fließend anfing zu reden. Amen. Halleluja. Manche Schwaben können es auch brauchen, dass sie übernatürlich freigesetzt werden, richtig Deutsch zu sprechen. Halleluja. Oh, ich bin selber Schwabe, ich kann solche Witze machen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen habe ich im Facebook gepostet, einfach auch jetzt für diesen Sonntag eingeladen, und habe einfach nur mal ein paar ausgewählte kurze Wunder aufgelistet, nur der letzten 4 Wochen, nur aus den letzten 4 Wochen. Und da habe ich Folgendes gepostet, ich lese einfach so vor. Und es ist nur ein Auszug von dem, was die letzten 4 Wochen allein passiert ist. Da heißt es: Magenschmerzen nach Wort der Erkenntnis verschwunden. Von Prostatakrebs geheilt. Das sind alles Zeugnisse, die wir bekommen haben. Arthrose in den Fingern seit dem Heilungsgebet im Gottesdienst weg. Ganglion, das hatte ich vorher schon erwähnt, in der linken Hand nach 20 Jahren in einer Sekunde aufgelöst. 2 Metallschrauben nach OP, die am Schädel tastbar waren, sind nicht mehr spürbar, habe ich gerade auch schon erwähnt. Schilddrüsenknoten und Schwellungen zurückgegangen. Verwachsungen im Unterbauch haben sich aufgelöst. Augenprobleme sind verschwunden. Postoperative Schmerzen und Einschränkungen im Arm seit 15 Jahren völlig weg. Halleluja. Das sind nur einige wenige Berichte der letzten paar Wochen. Weißt du, ich will dir damit zeigen, der Heiler ist heute noch aktiv. Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und er trug unsere Krankheiten fort. Der Heiler ist heute noch aktiv, und ich sage dir, Jesus, der Heiler, der auferstandene Heiler, ist heute Morgen hier. Amen. Er ist heute Morgen hier und er wirkt auch über Livestream. Er wirkt auch bei dir. Weißt du, er zeigt mit all diesen Wundern, die er heute tut, zeigt er, dass er in alle Ewigkeit derselbe bleiben wird. Vor 2000 Jahren, bevor er ans Kreuz ging, hat er gezeigt, dass er am Kreuz unsere Heilung mit erwirken würde, dass am Kreuz unsere Heilung mit inbegriffen sein würde. Seither zeigt er durch all die Wunder, die passieren, dass er wirklich aus den Toten auferstanden ist und dass er lebt und dass er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er zeigt seitdem auch, dass Psalm 103, noch eine letzte Bibelstelle dazu, Psalm 103, Vers 2 bis 5, dass das die Wahrheit ist, wo der Psalmist sagt: Preise den Herrn, meine Seele, vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und dann kommt es wieder: der da vergibt alle deine Sünde, Nummer 1. Und Nummer 2, der da heilt alle deine Krankheiten. Amen. Also es sind 2 Dinge, die sind inbegriffen. Es geht auch noch weiter, sagt er, dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Und jetzt kommt noch was, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Halleluja, hier sind auch die verschwindenden Falten drin. Amen. Verstehst du? Jesus zeigt, dass er heute immer noch derselbe ist. Es ist derselbe Gott, von dem im Psalm 103 die Rede ist. Also, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann stellen wir tatsächlich fest, dass wenn wir das Erlösungswerk von Jesus annehmen, dann ist Heilung inbegriffen. Dann gehört uns Heilung sozusagen. Dann ist Heilung ein Teil dessen, was er uns gibt. Römer 8, 32 heißt es, wenn er doch seinen einzigartigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch manches schenken? Nein, alles schenken. Alles schenken. Paulus greift es auf, 1. Korinther 3, 23 sagt er, alles gehört euch. Sag mal alles. Epheser 1, Vers 3 heißt es, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Alles ist verfügbar, alles ist da. Jesus hat gesagt, in Matthäus 15, 26 hat er zum Thema Heilung nochmal, hat er gesagt, Heilung ist das Brot der Kinder. Er hat Heilung als das Brot der Kinder bezeichnet. Das heißt mit anderen Worten, er hat gesagt, alle, die meine oder die Kinder des himmlischen Vaters sind, durch mich, ja, weil durch ihn passiert ist, Johannes 1,12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Jeder, der Jesus aufnimmt, ist ein Kind Gottes. Und Jesus hat gesagt, hey, für jedes Kind Gottes ist Heilung das Brot. Amen. Welcher Vater wird seinem Kind nicht Brot geben, damit es lebt? Ich meine, selbst der schlechteste Vater wird alles dafür tun, damit seine Kinder wenigstens Brot haben. Wenn er sie vielleicht auch kurz hält mit Süßigkeiten, aber Brot, das ist das Mindeste, was ihnen geben wird. Und Jesus sagt, Heilung ist das Brot der Kinder. Das heißt mit anderen Worten, Heilung ist vom himmlischen Vater für seine Kinder vorgesehen. Alles, was es braucht, ist, dass du Jesus annimmst, dass du Jesus aufnimmst. Alles, was es braucht, ist, dass du ihn aufnimmst als deinen Erlöser, ja, damit er dich erlösen kann. So viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann sage ich dir etwas, dann solltest du noch etwas Zweites tun. Dann solltest du ihn nämlich auch aufnehmen als deinen Heiler. Weil er ist nicht nur dein Erlöser von der ewigen Verdammnis, sondern er ist auch der Herr, dein Arzt. Exodus oder 2. Mose 15, 26. Ich bin der Gott, der dich heilt. Er ist der Herr, dein Arzt. Es ist inbegriffen im Erlösungswerk. Er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und er trug unsere Krankheiten fort. Heute Morgen wollen wir das erleben. Amen. Heute Morgen wollen wir ihn als unseren Heiler erleben. Heute Morgen wollen wir erleben, dass er es wieder tut. Verstehst du? Weißt du, wieder tut, immer wieder will er es tun. Amen. Das, was ich euch vorgelesen habe oder erzählt habe, ein Wunder. Weißt du, er will es wieder tun. Immer wieder, er will es heute wieder tun, wie er es vor 3 Wochen getan hat oder letzte Woche getan hat oder vor 2 Jahren getan hat oder vor 5 Jahren getan hat, ja, oder vor 10 Jahren getan hat oder vor 2000 Jahren getan hat. Er will es wieder tun. Amen. Halleluja. Alles, was es braucht, ist, dass wir ihn annehmen. Und in dem Moment, wo wir ihn annehmen, bekommen wir sozusagen Zugang, bekommen wir Zugriff sozusagen. Können wir tatsächlich anzapfen, was er für uns erworben hat. Weißt du, uns ist ganz egal. Vielleicht sagst du, ja, ich hab eigentlich nichts Großes. Ich habe nur so eine Kleinigkeit in meinem Körper von wegen MS oder so. Nee, davon bin ich weit entfernt. Mir geht es eigentlich ganz gut. Es ist nur so eine kleine Kleinigkeit in meinem Körper, die irgendwie nicht so in Ordnung ist. Weißt du, Gott interessiert sich auch für deine kleine Kleinigkeit. Für manche ist Hallux keine große Sache, sagen, na ja, mit ein bisschen Hallux kann ich leben. Aber weißt du, Gott interessiert sich dafür, er heilt auch dein Hallux. Halleluja. Amen. Sagst du, ja, ich kann auch mit Plattfüßen leben. Gott interessiert sich für deine Plattfüße. Er hat sie nicht platt geschaffen, sondern er hat sie mit Fußgewölbe geschaffen. Und deswegen möchte er dir dein Fußgewölbe zurückgeben. Du sagst, naja, mit Brille kann ich ja sehen. Ohne Brille bin ich zwar fast blind, aber mit Brille kann ich ja sehen. Also Gott interessiert sich auch für die Kleinigkeiten. Amen. Und genauso wie er sich für die Kleinigkeiten interessiert, interessiert er sich für das, was dir vielleicht große Not macht, wie wir es vorher hatten. Wo du vielleicht sagst, oh mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hast du mich vergessen? Was ist los? Also er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist dein Arzt. Nimm ihn auf und er wird sich so erweisen. Halleluja. Wow, ich glaube, das war heute Morgen. Ich habe das schon so seit ein paar Tagen, sehe ich das immer so im Geist, wie so eine Heilungsexplosion. Eine Heilungsexplosion. Ich glaube, dass eine Heilungsexplosion heute hier ausgeht. Sowohl hier im Raum für alle, die Heilung brauchen, aber auch über Livestream zu vielen. Wenn du über Livestream zuschaust, empfehle ich dir, und du kennst jemanden, der krank ist, empfehle ich dir jetzt noch schnell, ihnen zu sagen, hey, klick in den Livestream, klick da ein, weil ich werde gleich einfach wirklich die heilende Kraft freisetzen. Die heilende, wunderwirkende Kraft. Und da wird ein Download sein von Heilung vom Thron des Vaters. Da wird ein Download sein von Brot der Kinder. Weißt du, so wie in der Wüste das Manna gefallen ist, so fällt heute Heilung auf seine Kinder. So fällt heute Heilung auf die Körper seiner Kinder. So wie in der Wüste das Manna gefallen ist, es war das tägliche Brot der Kinder Israel. So fällt heute Heilung als tägliches Brot auf seine Kinder. Heilung und Befreiung, auch andere in anderen Bereichen, auch Freisetzung der Seele ist genauso inbegriffen. Amen. Freisetzung von Depression, Freisetzung von Schizophrenie, Freisetzung, wir hatten Leute, zum Beispiel einmal, ich erinnere mich dran, eine Frau, die seit einem halben Jahr in der Psychiatrie war und nur aus dem Fenster gestarrt hat, mehr oder weniger nicht raus konnte, und dann wurde ja ein Tuch aufgelegt, für das hier gebetet wurde, und das Tuch wurde in die Psychiatrie gebracht, es wurde ja aufgelegt, und ein, zwei Tage später plötzlich, er hat sich selber hinterher so beschrieben, war es wie wenn all dieses Ganze, was auf ihr drauf lag, wie in einer Minute von ihr abgefallen ist, und plötzlich sah sie klar und sie konnte wieder aus dem Haus, und kurze Zeit drauf wurde sie aus der Psychiatrie entlassen. Also sie konnte zuerst wieder einen Spaziergang draus machen und dann kurze Zeit drauf wurde sie komplett aus der Psychiatrie entlassen, weil Gott sie komplett freigesetzt hat. All diese Geister, die auf ihr drauf lagen, sind komplett abgefallen. Amen. Heilung ist das Brot der Kinder. Halleluja. Und was immer du brauchst, weißt du, Johannes 15,7 sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Weißt du, wenn Heilung das Brot der Kinder ist, dann kannst du deinen Vater bitten und sagen, Vater, gib mir Brot, ich habe Hunger. Und welcher Vater wird sagen, nein, Kind, ich lass dich hungern. Nein, er gibt dir das Brot der Kinder. Und Heilung ist das Brot der Kinder. Sag mal, Heilung ist das Brot der Kinder. Halleluja. Halleluja. Also lasst uns einfach unseren Blick auf ihn richten. Weißt du, Psalm 107, Vers 20 heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Und deswegen auch zu dem, was wir jetzt gleich machen werden. Weil die Frage ist ja immer, wie kommt diese Heilung zu dir? Und Psalm 107, Vers 20 sagt die Antwort. Er sagt, er sandte sein Wort und heilte sie. Das heißt, das Erste, was er dir schickt, damit du dieses Brot der Kinder empfangen kannst, ist das Wort Gottes. Amen. Ist mit anderen Worten das Evangelium. Das, was ich dir jetzt die ganze Zeit verkündigt habe, vom Erlösungswerk von Jesus, nennt man auch das Evangelium. Die gute Botschaft vom stellvertretenden, vollbrachten Werk Jesu Christi am Kreuz. Das ist die gute Botschaft. Und Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich dieser guten Botschaft nicht. Warum? Sie ist nämlich Gottes Kraft. Diese Botschaft, diese Worte, in diesen Worten, dieser Botschaft liegt Gottes Kraft. Wozu? Gottes Kraft zum Heil jedem, der daran glaubt. Zum Heil jedem, der sich damit im Glauben verbindet. Und dieses Wort Heil im Griechischen beinhaltet Erlösung, ewige Erlösung. Es beinhaltet aber genauso körperliche Heilung, seelische Heilung, Befreiung, Wohlergehen in allen Bereichen deines Lebens. Es ist ein allumfassendes Wort für Heil. Da ist alles mit drin. Und dieses Wort des Evangeliums bewirkt Heil für alle, die sich im Glauben damit verbinden. Deswegen heute Morgen möchte ich, dass du dich im Glauben verbindest mit diesem Wort, das dir zum Heil verkündet ist. Und dann werden wir konkret das Wort der Heilung sprechen. Amen, weil das ergibt sich aus dem Evangelium. Wir werden konkret das Wort der Heilung sprechen. Das heißt, wir werden Heilung in deinen Körper hineinsprechen. Wir werden Heilung in deine Seele hineinsprechen. Wir werden Wunder hineinsprechen in jeden Bereich deines Lebens, wo immer du es brauchst. Weil er sandte sein Wort, sag mal sein Wort, und heilte sie. Und ich möchte, dass du dich heute Morgen wirklich mit seinem Wort verbindest im Glauben. Weil das noch zum Schluss, Hebräer 11, Vers 6 sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das heißt, du verbindest dich mit deinem Glauben, mit dem Wort Gottes. Du verbindest dich im Glauben mit dem, was er sagt. Amen. Seid ihr bereit dafür? Halleluja, ihr über Livestream, macht euch bereit. Sagt schnell noch einem Freund Bescheid, jetzt kommt gleich das Heilungswort, das Wort der Heilung. Psalm 107, Vers 20, praktisch erlebt. Er sandte sein Wort und heilte sie. Amen, lasst uns aufstehen zusammen. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und wenn du heute Morgen hier bist oder über Livestream zuschaust, als erstes, und du hast noch nie oder noch nicht bewusst Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn in deinem Leben empfangen, dann möchte ich als allererstes sicherstellen, dass das passiert ist in deinem Leben, weil es heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Wer ihn aufnimmt, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Also nimm ihn auf heute Morgen als deinen Erlöser. Sag ihm, dass er dein Erlöser sein darf. Halleluja. Und wenn du das möchtest, als allererstes, bevor wir für Heilung beten, aber wenn du das möchtest, dann einfach möchte ich jetzt mit dir ein Gebet sprechen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du es mir laut nachsprichst, sodass du es wirklich festmachst vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wir machen das jetzt einfach hier so in diesem Rahmen. Während du am Platz stehst, sprichst du mir dieses Gebet nach. Während du über Livestream zuschaust, sprichst du mir dieses Gebet nach und stellst damit sicher, dass Jesus der Erlöser in deinem Leben ist, dass Jesus der Herr deines Lebens ist, ja, dass du ein Kind Gottes bist, weil Heilung ist das Brot der Kinder. Ja, Halleluja. Heilung ist nicht das Brot der Fremden, sondern Heilung ist das Brot der Kinder. Und er sagt in seinem Wort, er macht die, die zuvor Fremde waren, macht er in Christus zu nahen. Ja, die, die fern waren, macht er zu nahen. Und das soll heute Morgen in deinem Leben passieren. Deswegen, wenn du sagst, jawohl, ich möchte das jetzt heute Morgen festmachen, ich möchte Jesus zum Herrn meines Lebens machen. Wenn du hier im Raum bist, wenn du sagst, Pastor Georg, ich möchte jetzt dieses Gebet mit dir mitsprechen, einfach streck mal deine Hand aus, sodass ich sehe einfach ein Zeichen. Ja, danke für deine Hand. Da hinten auch, danke für deine Hand. Ist noch jemand, der sagt, ja, ich möchte jetzt dieses Gebet mitsprechen hier im Raum? Streck einfach deine Hand. Ja, super, danke für deine Hand. Ist noch jemand da? Der sagt, ich möchte dieses Gebet im Glauben jetzt mitsprechen. Ja, du auch. Streck einfach deine Hand aus. Halleluja. Auch hier über Livestream. Ihr könnt eure Hand ausstrecken zu dem Bildschirm und zu dem Fernseher oder Handy oder was auch immer ihr habt. Halleluja. Ihr hier im Raum, streckt einfach am besten beide Hände zu Gott aus, wenn du dieses Gebet mitsprechen möchtest. Halleluja. Und sprich mir einfach laut nach. Die anderen können es auch mitsprechen zur Hilfe. Kannst einfach sagen mir nach, Vater, im Namen Jesus komme ich zu dir. Ich möchte dein Kind sein. Und ich erkenne, Jesus ist der Weg. Nur durch ihn werde ich ein Kind Gottes. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen. Heute komme ich zu dir und ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich nicht in Beziehung zu dir gelebt habe, wo ich fern von dir war. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir jede Schuld und Sünde. Ich nehme dich jetzt an als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Danke dafür, Jesus. Ich empfange dich jetzt. Amen. Amen. Und ich spreche dir das zu, wenn du dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet hast, mitgesprochen hast, dann sagt das Wort Gottes, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Halleluja. Und so spreche ich dir zu, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du gehörst zu ihm. Der Vater im Himmel ist dein persönlicher Vater und Heilung ist das Brot seiner Kinder. Und somit ist er dein Erlöser und er ist aber auch dein Arzt. Und jetzt wollen wir in einem zweiten Schritt, wollen wir ihn ganz bewusst aufnehmen, auch als unseren Arzt. Denn Jesus ist unser Arzt oder unser Heiler. Nennen wir ihn den Heiler. Halleluja, dass du ihn nicht mit deinem Arzt in der Praxis verwechselst. Das nennen wir ihn den Heiler. Halleluja. Es ist das gleiche Wort im Hebräischen. Der Herr, der uns heilt. Der Herr, unser Heiler. Der Herr, unser Arzt. Halleluja. Lass uns ihn aufnehmen als unseren Heiler. Wenn du das möchtest, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt Jesus bewusst als meinen Heiler aufnehmen, dann einfach, streck einfach auch nochmal beide Hände nach oben und wir wollen gemeinsam dieses Gebet sprechen, bevor wir dann das Wort der Heilung aussprechen und das Wort der Heilung freisetzen. Sagen wir, Herr Jesus Christus, danke, dass du vor 2000 Jahren gekommen bist und mit all diesen Heilungen und Wundern, die du getan hast, demonstriert hast, dass du als unser Heiler gekommen bist. Als du dein Erlösungswerk vollbracht hast, war nicht nur die Sünde getilgt, sondern auch die Krankheit besiegt. Durch deine Wunden, Jesus, ist mir Heilung geworden. Du selbst trugst meine Krankheiten. Du nahmst auf dich meine Schmerzen. Die Strafe lag auf dir zu meinem Frieden. Und durch deine Striemen ist mir Heilung geworden. Ich empfange dich jetzt, Jesus, als meinen persönlichen Heiler. Komm durch deinen Geist. Halte jetzt in mich Einzug. Und übernimm mit deiner heilenden Kraft. Amen. Amen. Und Jesus, wir danken dir, Herr, dass wir in deiner heilenden Gegenwart stehen dürfen jetzt, Herr. Wir haben dich angenommen, wir haben dich anerkannt als unseren Heiler. Wir haben dich anerkannt als den, der das Brot den Kindern gibt, Herr. Der das Brot des Vaters seinen Kindern gibt, Herr. Und dieses Brot ist unsere Heilung. Und so nehmen wir jetzt in dem Namen Jesu Christi Autorität über jede Macht der Krankheit, die Kinder Gottes noch plagt, die Kinder Gottes noch quält. Wir nehmen Autorität über jede Macht von Diabetes, über jede Macht von Hashimoto, über jede Macht von Krebs, über jede Macht von Parkinson, über jede Macht von ADHS, über jede Macht von ALS, über jede Macht von Muskoviskidose, MS, was auch immer, wie auch immer der Name sein mag, den Ärzte gegeben haben. Wir nehmen Autorität über diese Macht der Krankheit, sei sie hier im Raum vertreten oder sei sie über Livestream vertreten oder wenn Menschen später diese Botschaft sehen oder hören. Wir sagen in dem Namen Jesu Christi, alle diese Krankheiten, sie sind besiegt am Kreuz von Golgatha. Sie sind entmachtet. Ich nehme Autorität darüber und ich befehle Auswirkungen dieser Krankheiten jetzt aufzuhören in den Körpern, sämtlichen Symptomen jetzt zu stoppen, in dem Namen Jesu Christi. Ich spreche zu Tumoren, Gewächsen in Körpern, in dem Namen Jesu Christi, sich jetzt aufzulösen, was auch immer die Ursache dafür ist, jetzt sich aufzulösen in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater, für deine heilende, wunderwirkende Kraft. Magengeschwüre lösen sich auf in dem Namen Jesus. Ganglione lösen sich auf in dem Namen Jesus. Knoten in der Brust lösen sich auf jetzt in dem Namen Jesu Christi. Ja, Kalkablagerungen auch in den Gelenken lösen sich auf jetzt in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Danke, Vater, auch die Macht von Arthrose. Wir brechen das jetzt. Arthrose, Arthritis im Namen Jesus. Komm raus aus den Gelenken. Komm raus aus den Schultern. Komm raus aus den Wirbeln, komm raus aus den Knien, komm raus aus den Fingern, komm raus aus den Handgelenken in dem Namen Jesu Christi. Jetzt Freiheit, Freiheit für die Kinder Gottes. Halleluja. Heilung ist das Brot der Kinder in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn du Schmerzen hast an irgendeiner Stelle deines Körpers, kannst du gerade jetzt deine Hand auf die Stelle legen, wo die Schmerzen waren. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, diese Schmerzen, was auch immer die Ursache war, eine Krankheit oder eine funktionelle Störung vielleicht in der Wirbelsäule oder im Bewegungsapparat. Wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, durch die Wunden Jesu ist dir Heilung geworden. Ich befehle jetzt diesen Gelenken in die Ordnung Gottes zu kommen. Ich befehle Hüftgelenken jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Er ist der Kreator. Wir sprechen sein Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er spricht und es steht da. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesus, neue Bandscheiben bilden sich. Neue Sehnen bilden sich. Halleluja. Neue Nerven bilden sich. Nervenverbindungen bilden sich. In dem Namen Jesu Christi. Hüftgelenke kommen jetzt in die Ordnung Gottes in dem Namen Jesus. Halleluja. Fehlstellung, Becken, Schiefstand. Jetzt in die Ordnung Gottes in Jesu Namen. Ich sehe Skoliose, Wirbelsäulen. Wir sagen in Jesu Namen, streckt euch jetzt. Streckt euch jetzt in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Jeder Schmerz auch aus den Fußgelenken geht raus. Sprunggelenke. Seid geheilt in dem Namen Jesus. Halleluja. Zehen in die Ordnung Gottes. Oh, Fußgewölbe in die Ordnung Gottes. Neue Fußgewölbe, wo keine mehr da waren, wo Plattfüße waren, Senkspreitfüße. Ich sage jetzt neue Fußgewölbe in dem Namen Jesus. Halleluja, beginne ihm zu danken auch, beginne ihm zu danken. Weißt du, auch wenn ich nicht spezifisch deinen Zustand erwähne, nicht spezifisch deine Situation erwähne, weißt du, es ist alles inbegriffen. Er sandte sein Wort und halte sie. Was auch immer es ist in deinem Körper, wo auch immer du Heilung brauchst, er sandte sein Wort und halte sie. Halleluja, in seiner Herrlichkeit löst sich auf, was nicht in deinen Körper hineingehört. In Jesu Namen, in seiner Herrlichkeit bildet sich neu, was in deinen Körper hineingehört. Neue Knorpelsubstanz zum Beispiel in den Knien. In Jesu Namen. neues Trommelfell im Ohr, in Jesu Namen, Halleluja, diese Abnützungserscheinungen auch der Ohren, in Jesu Namen, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler, Schwerhörigkeit weicht durch die Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen, Halleluja, streck dich aus nach ihm, bitte ihn auch konkret, sag ihm konkret, was immer ihr bitten werdet, sagt er, wird euch werden, in Jesu Namen, ich sehe ein Glaukom, der sich auflöst, in dem Namen Jesu Christi, grüner Star, in Jesu Namen, löst sich auf, Halleluja, aber auch die Punkte und die Schlieren auch vom grauen Star in Jesu Namen lösen sich auf vor den Augen jetzt, in Jesu Christi Namen, Fehlsichtigkeit löst sich auf jetzt in Jesu Namen, wo Flecken sind auf deinem Gesichtsfeld oder nur ein Ausschnitt noch deines Gesichtsfelds vorhanden ist, in Jesu Namen, es kommt in die Ordnung Gottes, Makuladegeneration regeneriert sich jetzt in dem Namen Jesu Christi. Wow, ich spüre seine heilende Kraft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ah, ich sehe auch Entzündung im Ohr geht raus. Die Ohrspeicheldrüse in Jesu Namen. Kommt in die Ordnung Gottes jetzt. In Jesu Namen, Halleluja, Halleluja. Ein Sportunfall, Folgen eines Sportunfalls, unter anderem im Sprunggelenk. Jetzt geheilt in dem Namen Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Fersensporn löst sich auf in dem Namen Jesus. Halleluja. Ja, auch störendes Metall im Körper, das deine Bewegungseinschränkung oder deine Bewegung einschränkt. In Jesu Namen, Schrauben, Nägel, Platten, was auch immer es ist. In Jesu Namen, sei frei und los in deiner Bewegung. Oh, sei frei und los. Normale Funktion, Auflösung oder Umwandlung oder was auch immer. Aber auf jeden Fall normale, freie Funktion für deine Gelenke. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Streck dich aus, die heilende Kraft ist hier im Raum. Halleluja, Schmerzen verschwinden. Wenn etwas dich anspricht, wenn etwas für dich zutrifft, du hattest Einschränkungen vorher, du hattest vielleicht Schmerzen vor, dann beginn einfach auch sofort etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Jesus hat immer zu den Leuten gesagt, er hat zu ihnen zum Beispiel gesagt, streck deine Hand aus, wo sie die Hand nicht ausstrecken konnte vorher. Er hat gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh umher, wo er nicht laufen konnte. Also tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Wenn du vorher dein Handgelenk nicht bewegen konntest, beweg dein Handgelenk. Wenn du vorher deine Finger nicht bewegen konntest, beweg deine Finger. Wenn du vorher nicht richtig hören konntest, zum Beispiel auf einem Ohr, dann halt das gute Ohr zu und schau, ob das, was sich verändert hat beim anderen Ohr. Oder wenn du insgesamt schwerhörig warst, dann leg deine Hand drauf und nimm die heilende Kraft in Anspruch und dann nimm sie weg und schau, was sich verändert hat. Lass dir schnipsen vor deinem Ohr oder wie auch immer. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Auch in den Zähnen, im Bereich der Zähne geschehen Wunder. Halleluja. Im Kiefer. In Jesu Namen. Halleluja. Eine entzündete Tasche im unteren Kiefer, in der unteren Kieferhälfte. So eine entzündete Tasche, seit langem entzündet. Löst sich auf in dem Namen Jesus. Halleluja. Zähne kommen in die Ordnung Gottes. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Deine kreative Kraft, Vater. Das Brot der Kinder. Oh, wir setzen es frei hier im Raum. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, auch da, wo Menschen unter überschüssigen Gewicht und überschüssigen Fett leiden. In Jesu Namen, wir setzen übernatürlichen Fettverlust frei, Herr. Oh, wir befehlen den Stoffwechsel in die Ordnung Gottes. In dem Namen Jesus, nimm das für dich. Organe, kommt in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. Eine Leberkrankheit wird geheilt. In Jesu Namen. Was auch immer, wie auch immer die Ärzte sie nennen, vielleicht Hepatitis oder wie auch immer. In Jesu Namen, es kommt in die Ordnung Gottes. Bauchspeicheldrüse, kommt in die Ordnung Gottes. Nieren, kommen in die Ordnung Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Ja, ich habe das vorher schon gesehen, aber ich sehe es jetzt gerade wieder. Jemand einfach mit der Elle und der Speiche, wo irgendwas nicht richtig ist, irgendwie verschoben ist, da brauchst du ein kreatives Wunder. Aber jetzt im Namen Jesus, bewege deinen Arm durch die Kraft des Heiligen Geistes und empfang deine Heilung. Er sandte sein Wort und heilte sie. Halleluja. Sein heilendes Wort ist hier. Verbinde dich damit im Glauben. Halleluja. Danke, Jesus. Krampfadern, löst euch auf in Jesu Namen. Halleluja. Narben, löst euch auf. Nierensteine, geht ab in Jesu Namen. Oh, geht ab in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Lymphknoten, seid geheilt in dem Namen Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Metastasen im Körper, löst euch auf in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, verbinde dich mit dem Wort Gottes. Halleluja, sandte sein Wort und halte sie. Oh, da ist seine heilende Kraft. Halleluja, beginne ihm zu danken, beginne ihm zu danken. Sag danke, Jesus. Beginne ihm zu danken und beginne dich zu bewegen. Beginne etwas zu tun, was du vielleicht vorher nicht tun konntest. Beginne hineinzugehen in dein Wunder. Check es jetzt. Ja, tu etwas. Vielleicht konntest du vorher nicht richtig sprechen. Das Sprachzentrum wird berührt. Deine Zunge gelöst. In Jesu Namen. Halleluja, vielleicht hattest du Zahnschmerzen. In Jesu Namen, leg deine Hand drauf. Sag in Jesu Namen, Zahnschmerzen raus. Halleluja, er sandte sein ein Wort und halte sie. Oh, da ist seine heilende Kraft hier im Raum am Wirken. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Manche Sachen kannst du nicht sofort testen. Wenn das der Fall ist, dann test es beim Arzt, lass es vom Arzt checken und dann schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de, was bei dir passiert ist. Wenn du über Livestream zuschaust und du merkst jetzt, die Schmerzen sind weg, schick uns einfach eine E-Mail. Ich kann das hier sehen über wunder@glorylife.de. Schick uns einfach eine E-Mail und sag uns, was passiert ist, was sich verändert hat. Halleluja, schick uns dein Zeugnis, was passiert ist. Halleluja, wenn du hier im Raum bist und du hast irgendwelche Symptome gehabt und diese Symptome sind jetzt entweder zurückgegangen oder ganz weg oder vielleicht hat sich was aufgelöst, auch was tastbar war, ein Knoten, Tumor, was auch immer, aufgelöst oder aber Schmerzen haben sie aufgelöst, Bewegungseinschränkungen haben sie aufgelöst. Einfach gib mal Jesus die Ehre und wink einfach mal mit beiden Händen, wenn du die Veränderung merkst. Halleluja, wink einfach mal mit beiden Händen. Halleluja, danke Jesus. Ja, da, dort hinten, dort auch, da auch, Halleluja. Wer noch? Lass mal durchzählen. Wer hat alles jetzt erlebt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wer hier auf der Seite? 9, hier 10, 11. Halleluja. Sonst noch jemand? Danke, Jesus. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Für all diese Dinge, die passiert sind. Auch hier über Livestream. Schreibt uns einfach schnell eine E-Mail, was passiert ist. Halleluja. Ich glaube, dass einige hier sind, die Schmerzen hatten und jetzt sind die Schmerzen weg. Wen betrifft es? Wo hattest du Schmerzen? Die sind jetzt weg. Komm mal her, erzähl mal, wo das war und erzähl mal, was passiert ist. Halleluja. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Halleluja. Danke, Jesus. Ich habe ganz viele Schmerzen, aber ich habe zum Beispiel hier im Handgelenk Schmerzen gehabt und konnte es dann bewegen. Jetzt spüre ich auch den Schmerz nicht so, wie er davor. Das heißt, du konntest es vorher nicht so richtig bewegen? Also ich habe hier so ein Huppel. Ah ja, okay, und jetzt war vorher eine Bewegungseinschränkung. Ja, also manchmal habe ich das halt gespürt. Okay, und jetzt ist leicht. Also der Schmerz war nicht da. Der Schmerz ist jetzt nicht mehr da? Also der war weniger auf jeden Fall. Der ist weniger geworden. Mhm. Okay, checkst jetzt nochmal, wissen jetzt? Jetzt merke ich da auf. Also ich weiß es nicht, das ist mal da und mal nicht. Okay, aber jetzt merkst du gar nichts. Jetzt merke ich, dass es auf jeden Fall besser ist. Halleluja, danke und Jesus. Und bei den Zehen auch. Bei den Zehen auch, sind auch die Schmerzen weg. Und beim am Rücken auch. So eine Entspannung. Wow, Halleluja. Das heißt, Gott hat eine rundum Generalüberholung gemacht. Beim Rücken auch noch. Also was war das alles? Handgelenk, Rücken, Zähne, Schulter. Ich glaube, das passiert einfach ganz viel. Halleluja, ganz, ganz viel. Amen. Gib mal Jesus die Ehre. Halleluja, danke Jesus. Amen. Amen. Wer von euch hat eine Bewegungseinschränkung und jetzt ist die Bewegungseinschränkung weg oder zumindest stark zurückgegangen? Ist da jemand da? Dann kannst du einfach auch ganz, ja, bei dir, komm her, erzähl kurz, was passiert ist. Halleluja. Halleluja. Ich habe dahinter habe ich Schmerzen gehabt, ja. Und ich habe jetzt dauernd Probleme gehabt beim Aufstehen und jetzt ist weg. Jetzt ist weg? Ja. Du hattest immer Probleme aufzustehen? Ja. Wenn jetzt. Du gesessen bist, setz dich mal dahin auf die Bühne. Okay, jetzt stehen wir auf. Ja, jetzt ist weg. Halleluja. Preis den Namen. Danke, Jesus. Amen. Geben wir ihm die Ehre. Halleluja. Halleluja. Ist jemand da? Ich mache jetzt einfach mal so verschiedene Kategorien durch. Ist jemand da? Du hast vorher etwas Tastbares gehabt, was du wolltest, dass es weggeht. Und jetzt ist es entweder geschrumpft oder stark zurückgegangen oder ganz weg. Ist da jemand da hier heute Morgen? Dann einfach ganz kurz streck deine Hand aus und erzähl, was passiert ist. Ich glaube, dass vielleicht hast du auch noch gar nicht nachgeschaut. Das kann auch sein. Dann schau mal nach, weil ich glaube, dass bei einigen auch Dinge sich aufgelöst haben. Amen. Knoten oder was auch immer das ist, Ganglion oder Tumor oder was auch immer es ist, oder Überbein oder Hallux oder es gibt so viele Dinge, die wir gerne wollen, dass sie sich auflösen. Amen. Fett, Falten, Narben, Lappen, was auch immer. Halleluja. Hat jemand von euch was sie aufgelöst hat? Dann erzähl einfach ganz kurz, was sie aufgelöst hat. Okay? Ich schaue mal kurz so lang, du kannst auch noch mal testen. Ich schaue mal kurz so lang, ob sich schon die Ersten über Internet melden. Halleluja. Praise den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja. Ah ja, hier. Oh ja. Halux. Halux haben wir hier. Halleluja, habe ich gerade erwähnt. Ah, das ist schon vor 4 Wochen passiert. Beide Haluxe wurden am Samstag in der Novemberkonferenz vor 4 Wochen geheilt. Halleluja. Ah ja, das ist ein Ehepaar aus der Schweiz. Halleluja. Danke, Jesus. Beide Haluxe geheilt. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Halleluja. Halleluja. Hier bei jemand schreibt, die Wirbelsäule hat sich, oh, das ist ziemlich lang, das kann ich nicht alles lesen, aber jedenfalls hat sich die Wirbelsäule aufgerichtet und auch Taubheitsgefühle, glaube ich, wenn ich es richtig überfliege, haben sich aufgelöst. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist gerade von jetzt. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Hat jetzt inzwischen noch jemand festgestellt, dass sich jetzt gerade noch was bei ihm getan hat in Bezug auf Auflösung? Ja, bei dir? Komm nach vorne, erzähl. Weil während wir Zeugnisse erzählen, passieren auch immer noch weiter Wunder. Das ist das Geheimnis, verstehst du? Wir sind weiter in diesem Raum der Heilung. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er hat sein Wort gesandt. Wir haben es gesprochen. Wir haben es proklamiert. Jetzt wirkt sein Wort. Amen. Was ist bei dir passiert? Ich hatte unten im Fuß so einen Huppel, so zwischen ein hier, Hubbel. So zwischendrin. Und der ist weg. Wow. Wie hast du das festgestellt? Ich habe geguckt. Du hast geguckt? Gefühlt. Ja, ich habe einen Schuh ausgezogen. Hast einen Schuh ausgezogen? Zieh nochmal aus, den Schuh. Halleluja. Zeig mal, wo da was war. Halleluja. Also hier war ein Hubbel. An der Sohle. Ja, hier. Da war ein Hubbel. Ja. Und der hat er wehgetan? Ja. Okay, immer wenn du draufgetreten bist. Konnte gar nicht richtig stehen. Und jetzt konntest gar nicht richtig stehen. Und jetzt ist er verschwunden. Ja. Und jetzt lauf mal ein bisschen. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt nichts mehr da. Komm nochmal her. Halleluja. Erzähl mal, wie groß war der Hubbel? Ja, so kleinen Finger groß. So wie so ein kleiner Finger. Und der war einfach so da dazwischen. Ja. Und da hat der Arzt das schon irgendwie angeguckt gehabt? Oder? Der meinte, das wäre eine Warze oder irgend sowas. Eine Warze? Ja. Okay. Und die ist jetzt verschwunden? Ich mehr sehen. Kommt immer darauf an, ob man dann was riecht. Nein. Nein, das passt. Okay, aber lass mal fühlen. Da. Okay, ja, ist vollkommen glatt. Vollkommen glatt. Amen. Halleluja. Das war heute Morgen, war es noch da? Ja, vorher konnte ich gar nicht richtig stehen. Vorher konnte es gar nicht richtig stehen. Ist es da? Und jetzt ist es weg. Ja. Hüpf mal ein bisschen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ist doch der Hammer. Halleluja. Preis den Herrn. Geben wir Jesus die Ehre. Weil wir sind im Raum des Geistes. Die heilende, wunderwirkende Kraft ist gelandet. Halleluja. Komm, streck dich nochmal aus. Ich glaube, manche sollen sich nochmal ausstrecken. Weil, weißt du, manchmal ist es so, das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Und es baut unseren Glauben auf. Halleluja. Und vielleicht hast du vorher noch gar nichts gespürt, aber gerade jetzt, während wir dieses Zeugnis erzählt haben und du dich jetzt nochmal ausstreckst, fließt diese heilende Kraft nochmal weiter. Diese Knoten, sie lösen sich auf. Ja, ich sehe auch Schilddrüse. Wir hatten in letzter Zeit viele Schilddrüsen, die geschrumpft sind. Also, die schrumpfen sollten. Halleluja. Die vergrößert waren oder Knoten waren, in Jesu Namen. Danke, Herr, dass es alles in die Ordnung Gottes kommt jetzt, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater, Herr, was immer in den Körpern ist, ich sage jetzt einfach nochmal, zum Schluss abschließend nochmal dieses Wort der Heilung, Herr. Herr, was immer in den Körpern nicht in der Ordnung Gottes ist, Herr, wir setzen deine heilende, deine kreative, deine wunderwirkende Kraft jetzt darauf frei, in dem Namen von Jesus. Wir sagen, göttliche Ordnung in diesen Körpern. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich glaube, jemand sollte auch sein Gehör checken, ja, ob sich was verändert hat, ob irgendwie was lauter geworden ist, ob du irgendwas lauter wahrnimmst. Jemand? Hä? Du hast gerade gemerkt, ja? Weil ich habe das gespürt. Komm nochmal nach vorne. Du warst gerade schon vorne, aber bei dir ist Gott heute rundum dran. Ha? Was hast du gerade gemerkt? Weil ich habe es gerade gespürt, dass Gott jemanden am Ohr berührt. Was hast du gemerkt? Einfach, dass ich lauter höre. Ich glaube, durch viele Belastungen und Sorgen und Leid war es wie so zu, oder? Ja. Wie? Und jetzt ist plötzlich lauter geworden. Ja. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, nimm das für dich, wenn du das brauchst. Check einfach dein Gehör. Was noch was? Also einfach insgesamt fühlst du dich frei. Halleluja. Ja, das glaube ich. Bei so vielen Heilungen, da würde ich mich auch freier fühlen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Auch du über Livestream. Check einfach. Check einfach, was sich bei dir verändert hat. Check einfach, was sich bei dir getan hat. Dann schreib uns eine E-Mail. wunder@glorylife.de. Okay? ich glaube einfach auch hier im Raum, die heilende Kraft ist immer noch am Wirken. Sie ist immer noch am Wirken. Sie ist immer noch am Wirken. Halleluja. Du darfst mich übrigens, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, aber es ist schon eine Weile her. Ich sage es nochmal. Du darfst meine Predigt jederzeit unterbrechen, wenn du während das Wort ausgeht eine Heilung erlebt hast. Amen. Ich hatte mal eine Frau in Nürnberg, die meine Predigt unterbrochen hatte, weil Gott ihr komplett taubes Ohr geöffnet hat. Einfach während ich gepredigt habe, saß in der zweiten Reihe. Die war zum allerersten Mal in so einem Gottesdienst. Sie wusste gar nicht, was passiert. Aber plötzlich fing sie an, auf ihr Ohr zu zeigen, wie verrückt, zu ihrer Nachbarin und so weiter. Und ich habe dann gesagt, hey, was ist los? Weil es hat mich richtig abgelenkt während Predigen. Sie saß direkt vor mir. Und dann hat sie gesagt, dass ihr Ohr, ihr eines Ohr komplett taub war. Und Gott hat es geöffnet, einfach während der Predigt. Halleluja. Preist den Herrn. Also es ist erlaubt, geheilt zu werden, während gepredigt wird. Amen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Streck dich nochmal aus. Streck dich nochmal aus. Halleluja. Also, die heilende Kraft lagert sich. Die heilende Kraft lagert sich. Halleluja. Jemand kann nachher auch seine Krampfadern checken. Halleluja. Was sich da verändert hat. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Bei jemand war es so, ich glaube, vielleicht hattest du dich vorher schon gemeldet, aber du hast noch nicht Zeugnis geben können, aber ich glaube, dass jemand geheilt worden ist, auch am Knie. Und du konntest dein Knie nicht ohne Spannung und ohne vielleicht auch Schmerzen auf jeden Fall nicht richtig so anwinkeln. Nein! Du schon wieder! Halleluja, wir freuen uns mit dir. Amen. Halleluja. Ich rufe dich jetzt nicht nochmal nach vorne. Aber vielleicht ist es noch bei jemand anders. Kann sein, dass es auch noch bei jemand anders ist, weil das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Weissagung. Hat jemand das noch, wo du am Knie, wo du einfach merkst, du musst es natürlich testen. Du musst dein Knie testen. Teste dein Knie. Wenn sie was verändert hat, dann sag Bescheid. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Seine heilende Kraft ist am Wirken. Danke, Vater. Danke, Vater. Jemand hatte ja auch Probleme mit dem Abrollen vom Fuß. Halleluja, ich glaube, dass das jetzt auch gut ist. Wer von denen, es hatten sich ja vorher einige gemeldet, die ein Wunder erlebt haben, für Bewegungseinschränkungen, Schmerzen oder irgendwas weg. Wer von denen hatte das, was jetzt gerade geheilt worden ist, mehr als 3 Monate? Streck mal deine Hand aus, von denen, die sich vorher gemeldet haben. Wer hatte dieses Problem mehr als 3 Monate? Streck mal deine Hand aus, wo es länger, bei dir, okay, und bei wem noch, wo es länger als 3 Monate war? Bei dir auch. Und was ist jetzt passiert? Ist es jetzt passiert? Okay. Im Lobpreis, einen weißen Strom. Der zu dir gekommen ist? Ja, und ich hatte immer Probleme mit der Halswirbelsäule. Wow, wie lang? Oh, schon 2-3 Jahre oder so, okay. Länger. Und jetzt spüre ich gar nichts mehr. Jetzt spürst du gar nichts mehr? Nein. Amen, Halleluja. Ja. Ist Gott nicht gut? Bist du überrascht? Nein, aber es freut mich. Es freut dich, Amen. Ja, Halleluja. Okay. Du hast schon geglaubt, dass Jesus sowas machen kann. He? Ja, Amen. Ich bin schon länger gläubig. Ja. Aber ich habe wirklich gesehen, einen weißen Strom, der auf dich zukam. Ja. Und jetzt machen wir es so, beweg mal deine... Nein, nix. Nix mehr? Nix. Nix mehr, Halleluja. Geben wir Jesus die Ehre. Oh, komm, lass uns nochmal alle zusammen aufstehen und einfach nochmal so richtig Jesus feiern. Halleluja. Weißt du, er ist unser Heiler. Oh, auch du über Livestream, feier Jesus, weil er ist unser Heiler. Er ist unser Heiler, er ist unser Arzt. Halleluja. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja. Halleluja. Hier habe ich noch 4 Wunder, die gerade jetzt reingekommen sind. Geschwollene Schleimhäute geheilt zum Beispiel. Das hatte ich vorher als Wort der Erkenntnis gehabt. Mein rechtes Nasenloch war seit Jahrzehnten geschwollen, sodass ich gar keine Luft dadurch bekommen habe. Jetzt ist es fast ganz frei. Halleluja. Preist den Herrn. Jemand anders schreibt, lieber Pastor Georg, heute Morgen hatte ich schlimmes Zahnweh und ich bat Gott um ein Wunder. Als ich nämlich vorhin beim zahnärztlichen Notdienst anrief, meinte der Arzt, ich käme vermutlich um eine Wurzelbehandlung nicht mehr drumherum. Eben als du gebetet hattest, hast du die Zahnprobleme benannt und ich merke, dass es besser wird. Ich hoffe so sehr, dass es bald ganz weggeht. Aber ich bin so optimistisch, weil Gott ist so gut. Amen. Wir glauben, dass das, was Gott angefangen hat, dass es auch zu Ende kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wow. Jemand schreibt, ich habe 2 Fotos gemacht. Ich hatte als Baby 6 Finger. Bevor ich ein halbes Jahr alt war, wurde ich operiert und hatte Narben zurück. Und einmal ging es schon mehr weg. Ich habe jetzt 2 Bilder gemacht. Beim linken ist kaum mehr etwas zu sehen. Halleluja, also von der Narbe. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Halleluja, das ist der Raum der Auflösung. Halleluja, Halleluja. Und jetzt pass auf, wir sind in einem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Das heißt, in einem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst passieren Heilungswunder, aber es passieren auch andere Wunder, weil in seiner Herrlichkeit ist alles inbegriffen. Er ist nämlich nicht nur unser Heiler, sondern er ist zum Beispiel auch unser Versorger. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen auch Wunder tun möchte im Leben von Menschen, die Versorgungswunder brauchen. Wer von euch braucht alles ein Versorgungswunder gerade aktuell? Ich meine jetzt ein Wunder. Ich meine, jeder braucht Versorgung, ist ganz klar. Ja, aber du bist versorgt, dann ist gut. Aber du brauchst ein Versorgungswunder. Streck einfach mal deine Hand aus, weil ich möchte auch da noch ein Gebet sprechen, auch für alle die über Livestream zuschauen. Ja, streckt einfach auch mal eure Hände aus über Livestream einfach. Und ich möchte einfach auch den Versorger Jesus über dir freisetzen, in deinem Leben freisetzen. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du gesagt hast, dass du Yahweh Jireh bist, Herr. Halleluja, der Herr, unser Versorger, Herr. Und wir sind im Raum des Geistes deiner Herrlichkeit heute Morgen, Herr. Wir danken dir für all die Heilungswunder, Herr, weil du unser Heiler bist, Herr. Und du hast dich bereits wieder erwiesen als der Heiler heute Morgen hier, Herr. Auch über Livestream, Herr, hier live vor Ort, Herr. Und du hast in deinem Wort gesagt, du bist nicht nur der Heiler, sondern du bist auch der Versorger. Und so sage ich jetzt in dem Namen Jesu Christi, ich setze göttliche Versorgung frei im Leben der Kinder Gottes, Herr. Und da, wo es Wunder braucht, Herr, setze ich deine wunderwirkende Kraft frei, Herr, für Finanzen, für den ganzen Bereich materielle Versorgung in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Ich sehe, ich glaube im Geist, dass eine alleinerziehende Frau ein starkes Wunder braucht, einen starken Durchbruch braucht. Da geht es um einiges an Geld, was du tatsächlich brauchst, um einfach über diese Situation drüber wegzukommen. Und ich setze es frei jetzt in dem Namen Jesus, dass dieses Wunder zu dir kommt. Ja, wer ist er, dass er dich verlassen würde? Er würde dich niemals verlassen, er würde dich niemals vergessen. So wie eine Mutter sich über ihren Säugling erbarmt, so erbarmt sich Gott über die, die ihn suchen und die ihn lieben und die ihm glauben, über seine Kinder. Und so setze ich göttliche Versorgung frei über dir jetzt. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Jemand anders möchte Gott wirklich auch diesen Zuspruch seiner Versorgung geben. Und zwar jemand, das hat auch was, einerseits also Schulden und andererseits geht es um einen Betrag von 3.000 Euro. 3.000 Euro ist der Betrag. Und Jesus möchte dir seine Versorgung zusprechen. Schulden, 3.000 Euro. Das war die Kombination, die ich gesehen habe. Ich glaube, dass es jemand live ist, den es hier betrifft. Streck einfach mal deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Irgendwas mit, also im du brauchst einen finanziellen Durchbruch, es hat mit 3.000 Euro zu tun und irgendwas mit Schulden auch. Ha? Bei dir, 3.000 Euro. Ha? Was sind die 3.000 Euro? Das heißt, du musst 3.000 Euro in Raten abzahlen. Ah ja, okay, komm her, das ist für dich. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Halleluja, danke Jesus, danke Herr, du bist unser Versorger, du bist unser Erbarmer auch, Herr. Herr, und selbst wenn sie vielleicht einen Fehler gemacht hat, Herr, so bist du doch größer als unser Fehler, Herr. Und so danke ich dir, Herr, dass du jetzt mit deiner Gnade und mit deiner Gunst kommst, Herr. Und dass du mit deiner versorgenden Kraft kommst, Herr. Und dass dieses Problem sich erledigt, dass diese 3.000 Euro übernatürlich schnell erledigt sind, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Halleluja. Gnade, Gnade für sie. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn du Gnade brauchst für deine Finanzen, streck dich einfach mal aus. Streck einfach mal aus. Greif hinein. Da ist Versorgung vom Thron Gottes. Da ist Versorgung von ihm. Halleluja. Göttliche, übernatürliche Versorgung für dich. Ich setze es frei im Raum des Geistes jetzt. In Jesu Namen. Auch über Livestream. Wenn du ein Versorgungswunder brauchst, im Namen Jesu Christi. Halleluja. Ich setze es frei. Ich setze es frei. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Bei jemand, es ist glaube ich jemand über Livestream, geht es um den Betrag von 10.000 Euro. Und ich setze dieses Wunder Gottes jetzt frei über dir. Schreibe uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Halleluja. Wenn dich das betrifft, beziehungsweise wenn du dein Wunder empfangen hast. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Sag mal, danke, Jesus, dass du mein Versorger bist. Yahweh Jireh. Ich nehme deine Versorgung in Anspruch. Am Arbeitsplatz, was mein Gehalt betrifft, was meine Aufträge betrifft, was mein Geschäft betrifft, was mein Betrieb betrifft, jeden Bereich meiner materiellen Versorgung. Ich schaue auf dich, Jesus. Jahwe Jireh, der Herr, mein Versorger. Halleluja. Und ich glaube dir von ganzem Herzen. Halleluja. Du hast es vollbracht. Du hast es getan. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns ihm die Ehre geben. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt möchte ich dir die Gelegenheit geben, einfach auch hineinzusehen in diesen Boden heute Morgen. Und während wir das sehen oder bevor wir das sehen, wollen wir einfach das auch nochmal zusammen proklamieren, einfach diese Versorgung zusammen proklamieren. Lass uns das einfach, gerade habe ich es dir zugesprochen, jetzt proklamier es einfach auch noch, indem du heute Morgen dieses Saatkorn säst, weil du hast jetzt die Möglichkeit, ein Saatkorn zu säen, hier, wenn du vor Ort bist, per Verpflichtungserklärung in den Eimer hinein oder in Bar. Und wenn du über Livestream zuschaust, kommen gleich die Angaben, wie du über Livestream geben kannst. Aber bevor wir das tun, lass uns einfach das zusammen auch nochmal proklamieren, was es sozusagen bedeutet, auch ganz konkret. Lass es uns konkret machen. Aber wenn wir jetzt säen, lass uns wirklich dem Herrn glauben für seine Wunderkraft, auch ganz bewusst im Bereich Finanzen. Weil er sagt in seinem Wort, dass wenn wir Saatkorn säen auf guten Boden, dann werden wir von diesem guten Boden ernten. Und zwar 30-fach, 60-fach und 100-fach. Also lasst uns es gemeinsam proklamieren und sagen, indem wir diesen Samen heute säen, glauben wir dem Herrn für Arbeitsstellen oder bessere Arbeitsstellen, Gehaltserhöhungen und Zulagen, Gewinne, Abschlüsse und Provisionen, Vermächtnisse, Immobilien und Erbschaften, Zinsen und Dividenden, Rabatte und Rückzahlungen, Schecks im Briefkasten, Geschenke und Überraschungen, bezahlte Rechnungen, Streichung von Schulden, unvorhergesehene Überweisungen, unerwartete Schnäppcheneinkäufe. Es ist Zeit zum Säen. Halleluja. Amen. Halleluja. Und du kannst natürlich auch noch weitere Sachen proklamieren, was auch immer dir noch einfällt. Halleluja. Sei kreativ in Jesu Namen. Und jetzt wollen wir geben, jetzt wollen wir hineinsäen in diesen Boden. Frag den Heiligen Geist, was du säen sollst, was du geben sollst. Wir werden jetzt gleich die Eimer durchgeben hier vor Ort. Über Livestream bitte die Infos einblenden für die, die über Livestream geben wollen. Die Überweisungsmöglichkeit wird eingeblendet. Die PayPal-Möglichkeit oder auch die Kreditkarte, kannst auch über Kreditkarte geben. Halleluja. Ja, ist auch Gebet, geben ist auch Gebet. Halleluja. Weißt du da? Also, tu das einfach, was er dir zeigt, und wir geben hier vor Ort, geben wir die Eimer durch, und du tust es hinein, was er dir gezeigt hat. Über Livestream bleiben die Infos noch ein bisschen eingeblendet, sodass du geben kannst über Livestream. Und genau, wenn wir die Eimer durchgeben, bitte auch die Datenerfassung für Corona bitte mit einlegen, also die da, wo du gesessen bist, und deine Kontaktdaten bitte mit einwerfen in den Eimer. Halleluja. Und dann geben wir zusammen. Preist den Herrn. Ihr auch über Livestream, aber auch alle, die ihr live hier dabei seid. Wenn du irgendwas erlebt hast oder jetzt die nächsten Tage feststellst, dass du es erlebt hast, ein Wunder, sei es im Bereich Heilung, sei es im Bereich Finanzen, dann schick uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de. Schick uns eine E-Mail rein, sodass wir einfach davon hören, was passiert ist. Ja, wenn du englischsprachig bist, dann kannst du miracles@glorylife.net uns eine E-Mail schicken. Wir kriegen ständig E-Mails, zum Beispiel vom letzten Sonntag. Ja, letzten Sonntag hatten wir gar keinen Wundergottesdienst, aber trotzdem werden Leute geheilt, auch wenn kein Heilungsgottesdienst ist. Zum Beispiel hat mir jemand über Facebook geschrieben, ich schaue gerade aus Portugal, den Glory Livestream und wurde gerade geheilt. Ich hatte Probleme beim Auftreten und jetzt habe ich keine Schmerzen mehr. Juhu, danke Jesus. Amen, aus Portugal. Halleluja. Preis den Herrn. Jemand anders schrieb vom letzten Sonntag, Magenschmerzen sind nach Gebet weg. Danke Jesus für die Heilung und das Wort der Erkenntnis. Jemand anders konnte letzten Sonntag sein linkes Bein wieder reibungsloser bewegen, was die letzten Tage ein Desaster war, sagt sie. Hatte seit einem Jahr Beschwerden. Halleluja, geheilt. Danke Jesus. Jemand anders schreibt, sie hat die Livestream-Botschaft vom letzten Sonntag jetzt am Dienstag über Video gesehen und beim Heilungsgebet am Anfang der Predigt wurden ihre beiden Zeigefinger von akuten Arthrose-Schmerzen geheilt. Sie schreibt, ich bin überglücklich über dieses Wunder, durfte es im nehmenden Glauben empfangen und annehmen. Dafür möchte ich ihm alle Ehre geben. Ich wohne in der Schweiz und höre regelmäßig eure Herrlichkeits- und Wundergottesdienste. Ja, und so weiter. Jemand anders wurde in seiner Arbeitsplatzsituation angesprochen. Jemand anders ist kein Krebs festgestellt worden, nachdem gebetet worden ist. Und so weiter und so fort. Halleluja. Preist den Herrn. Es sind so viele Wunder, die einfach passieren. Jetzt lasst uns einfach die Sammlung noch segnen und jeden, der gegeben hat, danke, Vater, Herr, für jedes einzelne Saatkorn, Herr, wie wir es proklamiert haben, Herr. Bringt es Frucht. Und zwar 30-fach, 60-fach, 100-fach. Jedes einzelne Saatkorn gesät in deinem Boden. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Übrigens, wenn ihr euch vorstellen könnt, auch im Ordnerdienst bei uns mitzuarbeiten, weil gerade ich einen Stefan sehe hier vorne, wenn wir suchen noch Ordner, wenn du dir vorstellen kannst, im Ordnerdienst mitzuarbeiten, das können übrigens auch Frauen. Ja? Also es ist nicht so, dass es alles nur für, es gibt ja da unterschiedliche Jobs im Ordnerdienst. Ja? Also melde dich einfach beim Wolfgang, unser Ordnerleiter. Gib mal Wolfgang mal einen Applaus für den Ordnerdienst und du kannst dich bei ihm melden und wenn du da Interesse hast, das heißt nicht, dass du jeden Sonntag Ordnerdienst machen musst, sondern es ist immer im Turnus, ich glaube alle 3-4 Wochen oder so kommt man dran, genau, und dann kannst du ihm einfach Bescheid sagen. Okay, und jetzt segnen wir noch die Tücher. Halleluja, weil auch da ist wieder eine Heilungsexplosion. Amen, glaubt ihr das? Also jedes Tuch, jemand hat mich mal gefragt, können mit einem Tuch auch mehrere Wunder passieren? Ja, das ist eine ernsthafte Frage. Ne? Zum Beispiel hatten wir mal jemanden, der hat einen Schal reingelegt. Damals haben wir noch die Kleidungsstücke gesegnet, nicht die Tücher. Oder auch die Tücher, aber auch die Kleidungsstücke hat er einen Schal reingelegt. Und dann wurde eine Person von Kehlkopfkrebs im Endstadium geheilt, als sie den Schal umhatte. Und dann hat es die Nachbarin gesehen, Nachbar gesehen und hat gesagt, ja, ich habe Parkinson, hilft es bei mir auch? Und dann haben sie gesagt, ja klar, nimm denselben Schal, hat er denselben Schal umgelegt. Ein paar Wochen später ist er wieder auf dem Fahrrad durchs Dorf gesaust. Halleluja. Mit einem Kleidungsstück. Preis den Herrn. Amen. Das heißt, ich glaube, die Heilungskraft Gottes geht nicht so schnell aus. Amen. Aber wir setzen sie frei im Glauben, gemäß Apostelgeschichte 19,11. Streck deine Hände aus. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deine heilende, wunderwirkende Kraft, Herr, die sich jetzt speichert in diesen Tüchern, Herr. Und wo immer diese Tücher hingelegt werden, geschieht Heilung. Ja, Heilungsexplosion, Herr. Herr, Auflösung, Neukreierung, Heilung von Krankheiten, funktionelle Heilungen von Gelenken in Jesu Namen, Herr. Heilung auf dem Sterbebett, Heilung auf der Intensivstation, Heilung in der Psychiatrie, Heilung im Altenheim, Heilung im Kinderheim, wo auch immer, in Jesu Namen, im Behindertenheim. Danke, Vater, für deine heilende, wunderwirkende Kraft, Herr, die sich jetzt multipliziert, wo immer diese Tücher hingelegt werden. In Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Übrigens, Heilung, apropos Heilung, Befreiung und so weiter. Ich lade euch alle, die ihr Glory Life Schüler seid, ganz besonders, wenn ihr das möglich machen könnt, nächsten Donnerstag live ein in die Glory Life Schule, weil in meiner Stunde wird es auch darum gehen, wird es auch unter anderem um Befreiung und Freisetzung gehen von Dingen, die unser Herz belasten können und die einfach uns unfrei machen, auch in unserer Beziehung zu Gott. Und wir werden da auch als Team dann im Anschluss zur Verfügung stehen, um zu beten. Also seid möglichst live mit dabei nächsten Donnerstag ab 19.30 Uhr hier die Glory Life Schule. Wenn du noch nicht Glory Life Schüler bist, darfst du übrigens auch dreimal schnuppern. Das heißt, du kannst auch dabei sein jetzt am Donnerstag. Erst nach dreimal schnuppern musst du dich anmelden für 30 € im Monat. Das ist nicht viel Geld, aber lohnt sich absolut, weil da wirst du trainiert, geschult und wirklich als Sohn der Herrlichkeit hervorgebracht. Amen. Gut, also, das ist nächsten Donnerstag. Gut, jetzt kommen noch die Ansagen heute Morgen von jemand Neues in diesem Dienst, nämlich von unserer wunderbaren Jessica. Halleluja. Geben wir ihr mal einen Applaus. Halleluja. Okay, bitte alle Eltern, die nach Hause fahren oder gehen, davor bitte eure gesegneten Kinder oben vom Kinderdienst abholen, persönlich im Anschluss. Wer gern noch etwas Zeit hier verbringen möchte, im Café gibt es noch Kaffee, Brezeln und süße Stückchen. Wichtig ist hierbei, den Abstand einzuhalten und die Masken Also nicht während dem Essen, aber außerhalb im Prozess. Bitte einfach aufbehalten hier im ganzen Gelände. Auch ganz wichtig ist noch ganz, Regionen, die eine Ausgangssperre haben, gerade für Ungeimpfte, Gottesdienstbesuche sind ein triftiger Grund und ihr dürft das Haus verlassen und wirklich hier live vor Ort sein und die Zeit hier genießen. Wir müssen nicht lange warten, es geht am Dienstag, den 14.12. auch schon weiter mit unseren Glory-Häusern. Und die sind wirklich an verschiedenen Orten, Regionen in ganz Deutschland und auch außerhalb von Deutschland. Und wenn gerade einfällt, ich habe noch gar kein Glory-House. Es hängt an der Pinnwand, alle Glory-Häuser mit Adressen und auf unserer neuen Webseite inklusive einer Kartenfunktion, wo man wirklich dann suchen kann, vom eigenen Standort aus, wo man gerade ist und wo das nächste Glory-House ist. Am Donnerstag geht es um 19 Uhr, den 16.12. Mit unserem Gebet weiter für ein frisches Wirken Geistes in der Nation, mächtige Erweckung, neue Ebene der Kräfte und der Herrlichkeit in unserem Leben. Seid möglichst live dabei, wenn nicht, schaut einen Livestream. Das ganz Coole dabei ist, es geht nahtlos in die Glory Life Schule weiter, das heißt, wir müssen gar nicht lange warten. Und dort erleben wir übernatürliche Weltveränderungen hier im Zentrum. Auch hier seid möglichst live dabei und diesen Donnerstag auch noch was ganz Besonderes, wie ihr vorhin schon gehört habt. Ihr könnt, wie gesagt, dreimal schnuppern oder ihr meldet euch gleich einfach an. Und zwar über unsere Webseite oder am Infotisch liegen alle Informationen für euch einfach da, sehr kompakt. Aber ihr könnt auch dreimal kostenlos schnuppern. Am Freitag geht es weiter mit unserem Connected und zwar das ist der 17.12. um 19 Uhr. Das ist einfach für junge Erwachsene zwischen 13, 15, 20 Jahren hier im Zentrum auch eine starke Zeit. Wer da Zeit hat und einfach Lust hat, vorbeizuschauen, hier im Zentrum. Am Sonntag, dem 19.12. um 10 Uhr geht es mit unserem Herrlichkeits- und Gottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum weiter. Ladet eure Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarn einfach alle mit ein. Parallel gibt es auch einen Kindergottesdienst für alle Kinder zwischen 3 und 16 Jahre. Anmeldung ist 9.45 Uhr bis 10 Uhr, also kurz vor 10. Bitte hier alle Eltern eure Kinder vorher daheim testen lassen oder in einem offiziellen Testzentrum und dann könnt ihr durch eine Unterschrift bei der Anmeldung einfach bestätigen, dass eure Kinder negativ getestet worden sind. Und genau, für Erwachsene, also hier im Erwachsenengottesdienst gilt es natürlich nicht, aber für die Kinder im Kindergottesdienst ist es relevant und wichtig. Danach trifft sich circa nach einer Stunde des Gottesdienstes alle Glory House Leitertreffen, für die ist Sonntag noch nicht vorbei. Und hier mit Pastor Georg im Gottesdienstsaal. Alle sonstige wichtige Termine findet ihr im Aufbruch, im Infoblatt, November, Dezember, am Welcome-Tisch und in diversen Infostände hier mit vielen aktuellen Berichten aus unserem Gemeindeleben. Das war's. Super, Halleluja. Preist den Herrn, die Heilungen gehen immer noch weiter. Ich kriege immer noch Berichte von Leuten, die geheilt werden hier. Zum Beispiel schreibt jemand, ich habe gestern mit meiner linken Hand etwas Schweres getragen, hatte seither Probleme und Schmerzen in der linken Hand während des Gottesdienstes geheilt. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Ja, jemand hier, die ist ja ermutigt worden für ihre Versorgung. Das hat sie aber jetzt noch nicht konkret, genau. Und so weiter. Halleluja. Okay, jetzt zum Schluss. Wir werden jetzt gleich noch hier das Heilungsteam auch hier vorne haben. Natürlich mit Abstand, Maske, Desinfektionsmittel. Werden Hände aufgelegt auch und dir gedient, einfach mit der heilenden und wunderwirkenden Kraft Gottes. Wenn du einfach glaubst, dass in dem Moment, wo dir die Hand aufgelegt wird, dass du empfängst gemäß Markus 16, dann komm nach vorne und empfang. Ansonsten, wenn du über Livestream zuschaust, ihr könnt jetzt schon mal die Nummer einblenden, genau, am besten einfach lass die Nummer eingeblendet bis nach dem Schlusssegen, dann können aber erst nach dem Schlusssegen bitte anrufen, dann kannst du eine Stunde lang nach Ende des Gottesdienstes, also jetzt bis 1:45, kannst du anrufen und einfach auch persönliches Heilungsgebet von unseren Heilungsdienern am Telefon empfangen. Das ist auf jeden Fall eine super Sache, kann ich dir nur empfehlen. Okay, gut. Ansonsten, wenn du heute, das wollte ich auch noch sagen, wenn du heute vorher, als wir ja gerade mittendrin waren, wenn du zum ersten Mal eine Entscheidung getroffen hast, Jesus in deinem Leben aufzunehmen, gerade vorher, und dieses Gebet mitgesprochen hast, dann möchte ich einfach bitten, wir haben dir einfach auch noch was Kleines da, was wir dir schenken wollen, dann komm einfach noch nach vorne, im Anschluss jetzt gleich an den Gottesdienst, komm direkt zur Bühne, komm einfach zu mir und die Astrid hat, glaube ich, die Geschenke auch da, dann bekommst du das Geschenk und hast auch die Möglichkeit, noch für dich persönlich beten zu lassen, weil wir wollen natürlich auch für dich persönlich gerne noch beten, wenn du noch Anliegen hast. Einfach komm nach vorne und nutz die Gelegenheit. Wie gesagt, sonst das Heilungsteam, Heilungshotline ist klar. Und jetzt darfst du dich noch deinem Nachbarn zuwenden zum Schluss und darfst ihm sagen, du bist so gesegnet, weil Jesus Christus ist nicht nur dein Erlöser, sondern er ist auch dein Heiler. Am Kreuz von Golgatha hingen nicht nur alle deine Sünden, sondern auch alle deine Krankheiten. Er ist dein Arzt. Gerade jetzt fließt seine heilende Kraft in deinem Leben. Und so wie du es empfängst, so gibst du es auch wieder weiter. Umsonst hast du es empfangen, umsonst gibst du es weiter. Du heilst die Kranken durch Jesus. Wo immer du hingehst, legst du Hände auf und sie werden gesund. Wo immer du hingehst, sprichst du das Wort Gottes und Menschen werden erlöst und befreit und neu. Und das nicht nur heute, sondern auch morgen und die ganze Woche und bis zur Entrückung. Du bist so unendlich gesegnet. Gib's weiter und es multipliziert sich. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Gib mir Jesus die Ehre. Auch hier über Livestream. Super, dass ihr dabei wart. Schreibt uns eine E-Mail, was passiert ist, was sich verändert hat. Schreibt uns dein Zeugnis. Und ansonsten einfach jetzt die Möglichkeit, eine Stunde lang anzurufen unter 07158 175810. Habt den allerbesten Sonntag. Bis bald, spätestens am Donnerstag in der Glory Life Schule. Bis dann. Habt den besten Sonntag. Amen. Amen. Halleluja. Ja, Jesus sei alle Ehre. Halleluja.